Guten Abend. Hallöchen. Das ist jetzt der erste Heiter Scheitern im neuen Jahr. Am ersten Freitag im neuen Jahr. Herzlich willkommen. Wir schreiben den 2. Januar 2009. Noch, genau. Ich habe vorhin schon gedacht, wir werden wahrscheinlich es diesmal nicht schaffen, vor Mitternacht fertig zu sein. So viel, wie wir immer labern. Ich wollte gerade sagen, da müssten wir uns sehr kurz fassen. Das schaffen wir nicht. Vielleicht sollten wir uns einmal vorstellen. Wir haben eine neue Sitzverteilung. Man wird es bestimmt hören. Ja, total. Ich bin Marleen, ich sitze diesmal links vorm Rechner. Ich heiße Steff, ich sitze vorm Rechner. Ich bin Joki, ich sitze rechts vorm Rechner. Wow. Stößchen. Ja. Stößchen. Wir trinken heute Prosecco auf Eis. Und Kräutertee. Ingwer-Sonnentee. Bio. Ingwer-Sonnentee Bio. Und ich habe noch schnell ein Schlückchen Cola runtergeplaust. Genau. Und Joko hat sich geweigert, Untersetzer zu benutzen. Wir werden ja sehen, wohin das führen wird. Aber Joko hat auch schon die drohend große Schachtel Käsecracker, Gebäckstangen vor sich aufgestellt. Wir haben Käsesticks. Also sie sind nicht so laut wie die Möhren letztes Mal. Ja, was sollen wir sagen? Wir sind nicht traurig, wir sind enttäuscht. Nein, wir dachten, das ist dein Job eigentlich. Leute, das ist... wir wollten einfach nicht unbedingt, dass dieses junge Podcast-Glück, dieses junge Podcast-Glück in den Anfängen seines Daseins schon wieder aufgrund von mangelnder Zuhörerschaft, zumindest aufgrund von mangelnder Kommentiererschaft, die ja auch vielleicht ein bisschen die Zuhörerschaft repräsentiert, wieder einschläft und deswegen, weil wir deswegen so frustriert sind, dass wir denken, es interessiert irgendwie niemanden, was wir hier machen und so. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir machen was? Wir werden natürlich erstmal ein großes Marketing-Team zu Rate ziehen, wie wir das auch, glaube ich, schon nach der ersten Sendung mal getan haben, um unser Konzept und alles zu überdenken. Und werden uns ganz platt dem Motto hin und nachgeben, Sex sells. Um uns an Kommentatorinnenschaften zu bereichern. Genau. Also eigentlich sieht es so aus, Joko und Steff reden über Sex und ich rede über Butches. Nein, wir reden alle über Sex. Vielleicht rede ich über Sex mit Butches. Das weiß ich noch nicht so genau. Große Versprechung gleich am Anfang. Genau. Wir müssen ja jetzt auch so ein bisschen Spannungsbogen und so. Oh ja. Ja. Ja. Ich glaube, dieses Klimpern vom Eis in den Gläsern könnte auch noch ein nettes Hintergrundgeräusch sein. Das stimmt, ja. Also falls es hier klackert, dann sind das keine Intimpiercings, sondern das sind... Alle Register. Sondern es sind die Eiskreuze, die sich in Prosecco winden. Gleich so eine Schlafzimmerstimme. Also, wir können doch alle in Schlafzimmerstimmen. Ich rede doch sowieso immer schon mit einer Schlafzimmerstimme. Stimmt, musst du eigentlich gar nichts. Du musst einfach gar nichts verändern. Sind das eigentlich Andreaskreuze? Die kleinen Eiskreuze? Ich dachte, das wären so mehr so rote Kreuzkreuze. Ich dachte, das wäre ein Pluszeichen. Naja. Ich glaube, sie sind für Andreaskreuze zu doll im rechten Winkel. Ich glaube, Andreaskreuze zeichnen sich dadurch aus, dass sie nicht 90 Grad Winkel bilden. Hm. Ja. Ja, reden wir über Sex, ne? Was reden wir denn über Sex? Also ich war ja irgendwie auf die Idee gekommen, weil ich persönlich fand, dass wir uns zu doll in so Kategorien Aufteilung von Homo und Hetero oder Queer und Hetero bewegt haben, das hat mich gestört. Und durch Sex wird es besser? Genau, über Sex wird immer alles besser. Ach so. Also wie die Revolution im Bett statt. Genau, die Revolution ist im Bett. Also wir reden nicht über Homo, Queer oder Heterosex. Jetzt haben wir schon wieder durcheinander geredet, ne? Böse. Böse. Nein, ich dachte eigentlich, wir reden vielleicht über so Vorstellungen von Sex und normative Vorstellungen von Sex. Wie man vielleicht nicht normativ an Sex rangehen kann. Oder? Jetzt so persönlich oder? Keine Ahnung, vielleicht trinke ich noch ein bisschen Prosecco und dann meinen wir persönlich. Bleibt dran. Wir machen eine kurze Pause. Tja, ich weiß nicht, kann man nicht normativ an Sex rangehen? Nein, wahrscheinlich nicht. Nein. Natürlich nicht. Ich komme jetzt doch noch mit dem Thema, ne? Mit der SM-Party. Es tut mir leid. Aber einfach als irgendwie als Illustration. Es hat, also es wird ja relativ häufig zum Beispiel SM als nicht normativer Sex verhandelt, zum Beispiel, ne? Als nicht normative Sexpraktik oder? Ja, unter dem Zeichen von Perversität und Ähnlichem könnte man durchaus von nicht normativer Sexpraktik was reden. Also unter psychologischen Gesichtspunkten ist das ist es auch auf jeden Fall so. Ja, unter was? Unter psychologischen Gesichtspunkten? Wird es auf jeden Fall als nicht normativer Sex. Aber keine psychologischen Gesichtspunkte. Nee, ich meine nur, also es fällt ja schon durchaus unter die Kategorie nicht normativer Sex, auch schon allein dadurch, dass es ja so eines der Sexkontinuen ist, die unter bis hin zu krankhaft irgendwie psychisch also bis krankhaft hin zu, fallen. Ja, aber bis hin zu krankhaft. Ja, ich meine, aber halt so. Ja, aber so durchaus. Ich bin jetzt auch gerade so ein bisschen verunsichert, was jetzt zwischen irgendwie Abweichen von normal, als normal geltender Sexualität und nicht normativer, also ob für dich nicht normativ halt bedeutet. Nein, ich also wollte dieses Hinterfragen, also mehr so kritisches Ding von, oder ob es sich als etwas, also das gehört ja oft zusammen, aber ob sich das jetzt irgendwie eben darum dreht, dass durch in dieser Praxis ein Kritisieren oder Aufweichen, Umdeuten, also ob da irgendwie, ob du sowas meinst, dass irgendwie Normen bewusst verhandelt werden darin, oder? Nee, das meine ich nämlich nicht. Also, beziehungsweise meine ich, dass ich finde, dass häufig SM auch zu so Sexualpraktiken gezählt wird, die irgendwie produktiv oder gut von einer Norm abweichen. Und das finde ich halt nicht. Also ich finde nicht, dass SM allein ein Garant für ein gutes Umgehen mit Sex ist oder so. Wo findet denn sowas statt? Also wo wird denn sowas als ich habe das schon häufiger gehört. Also wo das stattfindet, kann ich jetzt nicht sagen. Ich muss stattfinden, aber wo von welchen wenn man mit Leuten SM dann zum ist. Beispiel redet, würde ich sagen, gibt es häufig welche, die also aus meiner Erfahrung, von den SM-Lern, mit denen ich geredet habe, wird halt häufig SM allein zitiert als, mir fehlt irgendwie ein Wort, produktiv oder subversiver Akt. Subversiv vielleicht, ja. Ja. Und zwar über so ein nicht normal hinaus. Mhm. Und du findest es nicht. Ich finde das nicht. Ich finde am Beispiel von Hetero-SM-Partys, wo halt irgendwie überhaupt keine, oder wo das Gefühl entstehen kann, Einschränkung, dass, was weiß ich, patriarchale Verhältnisse halt eben doch nicht in Frage gestellt werden oder relativ unkritisch übernommen werden oder so und halt irgendwie wenig gebrochen werden, finde ich, kann der Eindruck entstehen, dass das halt doch nicht stimmt. Oder dass halt SM allein eben doch kein Garant dafür ist, für subversive Sexualakte oder so. Ja, oder dass irgendwie Abweichen alleine noch nicht ein kritischer Umgang bedeutet. Also dass sozusagen, das ist ja trotzdem irgendwie als, wenn eben SM als so eine Art, naja, als eben als abnormal und pervers verhandelt wird. So großgesellschaftlich oder so, dann ist es ja auf jeden Fall, stellt sozusagen SM, egal erstmal mit welcher mit welcher Differenzierung ja erstmal eine Abweichung da. Und das eben aber dann eben, es dann eben nicht bedeutet, dass aus dieser Abweichung irgendwie was gemacht wird. Also dass irgendwie halt damit nochmal anders umgegangen wird, außer irgendwie zu wissen, ich gelte als pervers oder so. Vielleicht muss ich auch noch ein bisschen mehr erklären, ne? Irgendwie Ebenen klären oder so. Also ich glaube, für mich wäre Sex als subversiv wichtig oder Sex als überlegt subversiv oder, nee, ich muss jetzt nicht subversiv sagen, ne? Sex, der jetzt nicht irgendwelche Hierarchien unhinterfragt reproduziert. Ich glaube, das wäre für mich wichtig. So. Versteht ihr? Ja. Also für mich wäre, nochmal, für mich wäre am Sex wichtig, dass er jetzt nicht unhinterfragt irgendwelche Hierarchien reproduziert, sondern wenn ich irgendwelche Hierarchien reproduziere, dann möchte ich darüber nachgedacht haben und genau wissen, was ich da tue. Oder so, ne? Mhm. Und auch wissen, womit ich da gerade umgehe oder so. Das wäre die eine Ebene, die ich finde, die halt einfach nicht immer erreicht wird, die auch von mir bestimmt nicht immer erreicht wird oder so. Und die andere Ebene wäre eine Ebene von, was ist normaler Sex und was ist nicht normaler Sex oder was heißt normaler Sex und was heißt abnormaler Sex oder so. Das wäre dann eher die klinische Ebene oder die psychologische Ebene oder so, wo dann SM natürlich nicht normaler Sex ist. Mhm. Aber da ist irgendwie, da weiß ich allerdings nicht, was jetzt eigentlich, was man eigentlich jetzt gerade als normalen Sex werten kann. Das kann ich irgendwie so nicht sagen. Also zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwie sagt, in der Brigitte wird regelmäßig gesagt, man soll sich mal irgendwie die Augen verbinden beim Sex, kann man dann sagen, wenn es in der Brigitte steht, dann ist es schon auch eine gesellschaftlich anerkannte Sexpraktik, sich die Augen zu verbinden, oder? Würde ich schon sagen. Also ich würde schon sagen, dass, dass es so in meiner Empfindung nach tatsächlich normaler Sex bedeutet, dass er zwischen zwei Personen stattfindet, die ungefähr das gleiche Alter haben. Und in dem Zärtlichkeit eine Rolle spielt. Eine große Rolle spielt. Ich würde sagen, je nachdem, welches vermeintliche Geschlecht die beteiligten Personen haben, gibt es dann nochmal unterschiedliche Praktiken, die als normal gelten. Also was weiß ich. Penetration bei Heteros, also vaginale Penetration bei Heterosex, Analpenetration bei schwulem Sex und Kunnilingus bei lesbischem Sex zum Beispiel. Und ich glaube auch so die, der, keine Ahnung, vielleicht sogar Zärtlichkeitsrange ist irgendwie je nach beteiligtem Geschlecht auch unterschiedlich, wird unterschiedlich als normal angesehen. Also tatsächlich irgendwie würde ich sagen, irgendwie sowas so, so lesbischer Sex so am zärtlichsten und schwuler Sex am unzärtlichsten und Heterosex irgendwie so dazwischen. In der Mitte. Irgendwie so dazwischen. Und wenn dann so. Und ich glaube aber schon, dass es natürlich auch so eine Idee davon gibt, ja, es gibt schon so eine gewisse Bandbreite, also zum Beispiel sowas wie, es gibt schon so eine Idee davon, dass irgendwelche Dominanzspielchen oder sowas, also sowas wie zum Beispiel Augen verbinden oder sowas durchaus noch in diese Range mit reingehören, aber dass zum Beispiel sowas wie Schmerzen nicht zu so einem normalen, zu einer Idee von was so normal ist, dazugehören. Also ich würde sagen, tatsächlich Zärtlichkeit und dass es nicht wehtut, das irgendwie. Also wenn ich jetzt daran denke, ah, laber, wenn ich jetzt zum Beispiel daran denke, dass halt irgendwie, ach, da fällt mir ein, ich habe gerade eine Sendung gesehen auf, ich glaube, es war Viva. Ich habe irgendwie Viva geguckt. Ich habe Viva geguckt in einem Ferienhaus in Ostfriesland zu Weihnachten. Und da gab es eine Sendung über Pubertät. Das war sehr interessant. Es wurde halt quasi so eine halbe Stunde lang über Pubertät gesprochen und so A, B, aber meistens C-Promis haben so über Sex geredet und irgendwie über ihre Pubertät geredet und über so ihr erstes Mal auch dann unter anderem und so. Wahrscheinlich würden sich A- oder B-Promis dafür schon nicht mehr hergeben. Ja, wobei es waren auch durchaus irgendwie so Stars dabei, wie zum Beispiel die Sugar Babes. Und so. Also, und waren aber auch welche dabei, die ich wirklich überhaupt nicht kannte. So. Das heißt nicht viel, weil ich jetzt nicht irgendwie so die Viva-Guckerin bin, was unter anderem daran liegt, dass wir gar kein Viva empfangen kann. Naja, das nur so am Rande. Jedenfalls fällt mir jetzt eben gerade ein, dass da eben über das erste Mal eben ganz oft gesagt wurde, irgendwie, dass es irgendwie vielleicht, also gerade was so, also Frauen dann, für Frauen oder junge Frauen dann irgendwie, dass es eben irgendwie vielleicht beim ersten Mal irgendwie wehtun könnte. Oder dass es dann vielleicht, dass sie, oder es ging so, es war durchaus ein Thema so und es war durchaus auch negativ besetzt, dass das Ganze irgendwie wehtun könnte oder so. Natürlich, ne, da ging es dann natürlich irgendwie um Penetration. Vaginale Penetration, also als das erste Mal oder so. Und das ist für mich schon so ein Zeichen dafür, dass so Zärtlichkeit oder nicht wehtun durchaus eine große Rolle spielt bei der Idee, was normaler Sex ist. Mhm. Und ich könnte mir durchaus auch vorstellen, dass unter normalem Sex auch durchaus eine große Rolle oder bei normalem Sex durchaus eine große Rolle spielt, dass Genitalien im Spiel sind. Das, ja. Also dass das auf jeden Fall, dass irgendwie Genitalien im Spiel sein müssen und irgendwie eine Rolle spielen müssen bei sexuellen Handlungen. Eine vielleicht durchaus auch nicht unwesentliche Rolle. Das würde ich sagen, ist normaler Sex. Mhm. So eine Idee von normalem Sex. So. Ja, und dem Ding, dass eben sobald dann Genitalien nicht mehr oder irgendwie in dieser vaginaler Penetrationskonstellation stattfindet, dass dann, also dass es dann eben entweder als abnormaler Sex dargestellt wird oder eben gleich als gar kein Sex mehr gilt. Das ist ja auch nochmal sehr spannend. Gar kein Sex, ne? Mhm. Also wenn man sich die Bravo anguckt, ist dann so Petting, ist das Sex oder ist das Petting? Das ist eine Vorstufe von Sex, würde ich sagen. Ich würde sagen, es wird tatsächlich nicht, also wenn ich mir so überlege, so ein Sex, oder? Ist nicht richtiger Sex, nee. Also ich glaube tatsächlich, dass auch, also wenn ich mich so erinnere, dass, also auch durchaus so nicht irgendwie nur früher, sondern auch jetzt so in meinem Leben durchaus, wenn so Unterhaltungen irgendwie stattfinden, dass dann tatsächlich, wenn es so um Heterosex geht, dass dann durchaus so ein Unterschied gemacht wird von, naja, wir hatten keinen richtigen Sex oder so. Und das ist dann auch so klar, was damit gemeint ist, so was kein richtiger Sex gewesen ist. Ich weiß auch nicht, wo ich das gerade aufgeschnappt habe, aber so ist das Blasen auch kein richtiger Sex. Ja, ich habe das erzählt. Ja, ja. Ich habe so einen Film gesehen. Ich habe so einen Film gesehen, der heißt 13 oder 13. Das ist schon ein paar Jahre her. Der war ganz spannend. Da ging es um so ein Mädel, ein 13-jähriges Mädel, und es ging so um diese, naja, um dieses Eintreten in die Pubertät. So am Anfang des Films spielt sie noch mit Puppen und am Ende bläst sie wild durch die Gegend. Und das alles passiert halt so innerhalb von ein paar Monaten. Und da ging es halt darum, dass, das ist ein amerikanischer Film, dass, US-amerikanischer Film, dass sie dann so eine Freundin hat und die halt auch 13 ist und die ihr dann erklärt, dass es halt kein Sex ist, Blasen. Also das, und dann, dass man das halt machen kann, weil es halt einfach, das ist, weil es ja nicht als Sex gilt. Mhm. Hm. Die Clinton-Affäre. Da hat sich ja im Prinzip auch darum gedreht. Stimmt. Ist es jetzt Sex oder nicht? Das stimmt, ja. Den Film, ich versuche den mal zu finden bei der Internet Movie Database und vielleicht können wir den noch verlinken. Der verhandelt das ganz spannend, dieses Thema, ist Blasen Sex oder nicht. Und da fällt mir noch an, wir haben ja Relax, It's Just Sex gesehen. Ein Film. Wann ist der? Irgendwie Anfang 90er oder sowas? Und da gibt es irgendwie eine schwule Figur, der sich dann mit einer anderen schwulen Figur unterhält. Und der dann irgendwie zu ihm meinte, stell dir vor, irgendwie die Heteros, die sagen echt irgendwie, dass solange da keine Penetration stattfindet, ist es kein Sex. Und das kann doch wohl nicht wahr sein. Und er regt sich so total darüber auf, dass es irgendwie, dass das doch nicht sein kann und dass Blasen auch nicht als Sex gilt und überhaupt, und dass es halt gar kein Sex ist. Und dass er die Definition hat, wenn ich komme und ich bin nicht alleine in einem Raum, dann ist es Sex. Das fand ich irgendwie eine ziemlich gute Definition, auch wenn ich jetzt die Idee, dass jetzt immer unbedingt irgendwie irgendeine Art von Kommen irgendwie eine Rolle spielen muss, auch etwas schwierig finde, fand ich so trotzdem so diese Aussage ganz lustig. Das ist auf jeden Fall eine andere Aussage. Ja. Das wäre dann ja die Frage, ist das denn zum Beispiel sehr schwul? Was jetzt? Na, die Idee so. Es ist so eine Idee von normalem schwulen Sex, solange, sobald zwei Personen, mindestens zwei Personen in einem Raum sind und eine Person kommt von beiden, dann ist es Sex. Ich glaube, es ist schon eine sehr individuelle, auch sehr grundsätzliche Definition. Und da kommt ja dann immer noch dazu, dass irgendwie dann jegliche Form von Masturbation oder sowas überhaupt auch kein Sex ist. Stimmt. Also jedenfalls, wenn sie alleine stattfindet. Ja. Nicht, wenn sie mit mehreren Leuten. Stimmt, dann wäre es wieder spannend. Also Sex mit sich selber fällt dann auch aus, ne? Ja. Also Sex mit sich selber, wenn keiner im Raum in ist. In Gruppenräumen. Dann wieder. Ja, Sex mit sich selber, wenn niemand anders im Raum ist. Was ist, wenn jemand den Raum verlässt? Naja, gut, lassen wir das. Und man dann kommt. Und dann ist es schon. Dran vorbei. Ja, also ich würde sagen, wenn die Brigitte, tatsächlich würde ich aber auch sagen, wenn die Brigitte schreibt, Leute, bringt mal ein bisschen spicy in euer Sexleben, dann und verbindet euch mal die Augen oder so. Oder schmiert euch mit Schokolade ein. Mit Schokolade. Dann, das sagt die Brigitte. Ja, was weiß ich, was ich weiß nicht. Ich habe schon lange nicht mehr in einer Brigitte gelesen. Naja, würde ich schon sagen. Ja, ist auch spannend, dass es dann halt so ungefährlich dadurch ja auch dargestellt wird. Also ich Augen verbinden? Ja. Ja. Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel vorstelle, mit einem Gehörlosen Augenverbinden zu spielen, ist es wahrscheinlich nicht mehr ungefährlich. Zum Beispiel, ja, natürlich ist irgendwie auch eine normative Einschätzung von Gefährlichkeit. Also natürlich kann ich auch irgendwie mit Augenverbinden einen sehr risikoreichen Sex haben. Oder so. Das wäre jetzt auf jeden Fall, ich habe jetzt keinerlei Artikel gelesen, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass da jetzt nicht nur sonderlich gute Anleitung oder Hilfestellung dazu da ist, wie man das irgendwie auch noch ein bisschen gut und sicher für alle gestalten kann, sondern dass halt irgendwie dann das Spannende, Prickelnde irgendwie ist und geheimnisvoll und so, aber dass sowas eben dann auch nach hinten losgehen kann oder sowas. Könnte ich mir vorstellen, würde jetzt nicht dringend. Hier ist gerade eine sehr anhängliche Katze. Natürlich haben wir einen Anhängigkeit. Natürlich haben wir einen Anhängigkeit. Und es ist mal wieder der Hink. Ja, also das sozusagen, dass irgendwie sowas wie Aufklärung dann in dem Ganzen auch noch stattfindet, wahrscheinlich eher nicht zu erwarten ist. Zumal es zum Beispiel auch irgendwie so vereinheitlicht, was jetzt irgendwie als ungefährlicher Sex gelten kann. Ne? Wenn ich jetzt irgendwie mit Augenverbinden irgendwie irgendeine Geschichte habe, dann ist vielleicht Augenverbinden für mich überhaupt gar nicht einfach mal so eben nebenbei machbar oder so. Ne? Kann ja auch sein. Aber sowas wird dann halt auch nicht transportiert. Was ich dann wiederum sehr lustig finde, ist, dass die richtigen SMler, also nicht die Brigitte SMler, sondern die sozusagen. Eine neue Kategorie, Brigitte SMler, toll. dass die sich halt dann ganz klar abgrenzen von solchen Praktiken, die dann zum Beispiel in der Brigitte empfohlen werden oder so. Ne? Ja. Es gibt irgendwie diverse Diskussionen dann immer. Ist das schon SM oder ist das jetzt noch Blümchensex oder Vanillasex oder was auch immer? Sollen wir mal kurz Vanillasex erklären? Müssen wir kurz. Also Blümchensex und Vanillasex sind Ausdrücke aus der SM-Szene für Nicht-SM-Sex. welcher auch immer das jetzt ist. Ja. Die Definitionen gehen auseinander. Ja, Vanilla-Sex, weil Vanille-Eis die am häufigsten gegessene Eissorte ist. Und echt? Ist ja eben, ja. Und es aber eben auch andere Eissorten gibt, die man mögen kann. Ja. Schön, ich habe jetzt gerade einen Tee. Jetzt trinke ich hier Prosecco mit Tee. Toll. Ja, für unsere Gesundheit und den Elektrolytehaushalt oder was weiß ich. Ist Ingwertee gut für den Elektrolytehaushalt? Ja, wir gehen beschwingt und gesund ins neue Jahr. Wunderbar. Ja. Also der erste Fetisch, mit dem ich in Berührung gekommen bin, oder nicht in Berührung gekommen bin, sondern über den ich gelesen habe, als ich so ganz frisch mich mit SM beschäftigt habe, das war tatsächlich ein Wollpulli-Fetisch. Das empfinde ich zum Beispiel jetzt nicht als normal in der SM-Szene. Mir ist noch nie jemand mit einem Wollpulli-Fetisch begegnet. Aber es war zum Beispiel das Erste, was mir unter Fetisch begegnet ist. Außer jetzt irgendwie sowas wie, was man vielleicht kennt, irgendwie Schuhfetisch oder so. Was schon so im gesellschaftlichen Text drin ist, dass man das wahrscheinlich auch ohne SM-Coming-out schon mal gehört hat. Oder Fußfetisch, ne? Ja. Stimmt. Gefolgt vom Luftballon-Fetisch. Ich wollte gerade sagen, ich dachte, der ja, der Wollpulli-Fetisch und der Luftballon-Fetisch waren meine ersten Fetische. Also nicht meine persönlich, sondern die, von denen ich gehört habe. Noch vor Leder und Latex? Das weiß ich nicht. Ich glaube, Leder und Latex zählen, glaube ich, bei mir so ein bisschen unter solchen allgemeinen Fetischen. Nicht so richtig. Ich glaube, von denen hört man irgendwie nicht so richtig das erste Mal, sondern die sind einfach da. Die sind einfach schon da. Gehören zum Inventar. Ja, wenn man jetzt so sich so SM vor Augen führt, dann ist es tatsächlich einfach da und scheint irgendwie zum Standard zu gehören, ne? So Lack, Leder, Latex. Ja. Großes Schweigen. Nein, ich finde, nein, es ist ja so lustig mit Leder, Latex. Ich springe irgendwie so ein bisschen rum, ne? Weil so viele SMler dann wiederum auch meckern, oder so Partyveranstalter, dass alle immer nur in Lack, Leder, Latex kommen, also in den 3Ls, und dass niemand sich irgendwie mal was anderes traut. Andererseits gibt es ja auch eine relativ rigide Türpolitik, oder weiß nicht, ob es die immer noch gibt. Sodass vielleicht viele einfach auch sich gar nicht trauen, in was anderem zu kommen, als in Lack, Leder oder Latex. Ja, man muss sich halt nicht irgendwie besonders erklären, wahrscheinlich. Oder fällt halt dann nicht irgendwie auf, das stimmt, besonders, ja. Was weiß ich, negativ oder so. Keine Ahnung. Aber wie könnte dann, oder sagen wir mal andersrum, also wir haben jetzt ein bisschen über normalen Sex geredet und jetzt habe ich gerade überlegt. Also wir schreiben hier normal in Anführungsstrichen, ne? Nicht, dass hier jemand irgendwie böse Kommentare schreibt. Ich bin überhaupt mal, naja. Also wir schreiben hier, die ganze Zeit sagen wir einfach so normal, wir finden das total normal. Ich komme jetzt böse Kommentare. Jetzt habe ich mir so ein Knusperstänkchen in den Mund geschoben, das war keine gute Idee. Ich muss aufkauen. Da wäre ja jetzt schon mal die spannende Frage. Keine Ahnung, vielleicht irgendwie, ja, was macht es denn so normal? Warum ist es da? Was denn jetzt genau? Ja, das, also so normaler Sex irgendwie, warum ist das so die Idee von normalem Sex? Weil er der Fortpflanzung dient. Kurz und bündig. Eins, danke, Jucke, setzen. Danke, danke. Darf ich jetzt gehen? Nein. Ja gut, okay, wenn man jetzt mal davon ausgeht, irgendwie von Heterosex, okay, ja, gut, dann. Aber wenn man jetzt mal so von, keine Ahnung, schwulem Sex oder lesbischem Sex irgendwie, da gibt es ja durchaus auch was Normales. Irgendwie. Da gibt es ja auch Ideen davon, was normal ist oder so. Mhm. Aber in den Subkulturen, dann meinst du? Na ja, egal, es gibt ja auch Normalisierung in Subkulturen. Ja. Es ist ja, kann ja wirklich von, also ich finde, man kann da ja auch wirklich nicht ernsthaft von mangelnder Normalisierung und mangelnder Normalität und Normierung innerhalb von innerhalb von irgendwelcher Homo-Szene reden oder so. Jetzt kommt ja schon wieder so ein Homo-Hetero-Ding irgendwie am Laufen. Ne? Naja, also irgendwie. Wir können da ja nochmal drauf eingehen. Finde ich jetzt nicht so ein Homo-Hetero-Ding am Laufen. Wir sagen, ich meine, wir sagen, dass irgendwie, egal ob jetzt hetero oder homo, gibt es irgendwie normal, ja, als normal geltenden oder unter normal verlaufende Sexpraxen und irgendwie welche, die davon abweichen. Ja. Na gut, dann gibt es noch so eine Idee von, okay, wenn schon irgendwie es nicht der Fortpflanzung dient, dann wenigstens irgendwie irgendwas Schwanzfixiertes. Und da bei lesbischem Sex erstmal kein Schwanz vorhanden ist, Problem. Taucht es dann, glaube ich, auch gar nicht auf als Idee für Penetration. Hm. Wo taucht sie auf? Oder wo taucht sie nicht? Also wo taucht sie nicht auf, diese Idee? Bei der Idee von lesbischem Sex. Also wenn ich mir jetzt, also wenn ich jetzt irgendwie so, obwohl, also ich glaube, bei L-Word gibt es durchaus irgendwie Sexstellungen, wo man irgendwie von Penetration irgendwie ausgehen könnte. Es kommt auch mal sowas wie Dildo vor. Ja, okay. Mal abgesehen, ja, ja, okay. Jetzt mal. Gut, das gibt's dann auch noch, aber jetzt erstmal so, wenn ich mir jetzt so, ich meine, ich weiß jetzt echt ernsthaft nicht mehr, weil ich so die letzte lesbische Sexszene in irgendwelchen Büchern gelesen habe oder sowas, in so lesbischen Liebesromanzen oder keine Ahnung irgendwie. Aber ich glaube nicht, dass da irgendwie Penetration irgendwie so eine wahnsinnig große Rolle gespielt hätte oder so. Da muss man aber wahrscheinlich bei lesbischen Sexszenen oder je nachdem, wo man das halt findet, muss man gucken, aus welcher Geschichte die kommen. Wenn die nämlich irgendwie aus so einer emanzipativen Frauengeschichte kommen, dann ist es relativ klar, dass sie halt keinen penetrativen Sex haben, weil das halt Patriarchat bedeutet. Ja. Also was mir jetzt gerade noch einfällt, was das noch ein bisschen unterstützt, was du meinst mit dem, dass es dann der Fortpflanzung dient, ist, dass ich mal ein Gespräch mit einer Person hatte, die dann tatsächlich, also die mir halt irgendwie erklären wollte, warum sie findet, dass lesbisch oder schwul sein nicht normal ist. Und dann ging es halt dann auch, also sie hat es dann auch anhand von Sex erklärt und hat es dann halt anhand davon erklärt, dass es halt irgendwie, dass es ja nicht normal ist, weil es ja nicht der Fortpflanzung dient. Und dann habe ich sie gefragt, was, wie sie darauf kommt, dass das irgendwie miteinander irgendwas zu tun hat. Und dann hat sie halt gesagt, naja, sie glaubt schon, dass es halt so ist, dass es halt so ist, dass es halt erst quasi die Fortpflanzung gab und dann haben sich die Menschen so den Spaß dazu ausgedacht. Aber dass halt sozusagen die Fortpflanzung immer noch so die grundsätzliche Bedingung oder der grundsätzliche Wunsch dahinter ist. So. Es ist mir eine total fremde und völlig befremdliche und total abstruse Idee. Und ich war so baff, dass ich tatsächlich nicht gewusst habe, was ich sagen soll. Weil ich einfach so fassungslos war und irgendwie da erstmal gar nicht, nichts drauf sagt. Kennt ihr das, wenn man irgendwie einfach so doof ist, dass man irgendwie denkt, Also wenn man auf der Ebene weiter argumentieren könnte, dann könnte man sagen, im Tierreich, da vollziehen Tiere auch durchaus Sexpraktiken, die nicht der Fortpflanzung dienen. Ja, ich habe dann immer was von schwulen Pinguinen natürlich. Hast du gemacht? Aber die haben sich doch irgendwie Kinder gemobst, die schwulen Pinguine. Ich weiß nicht mehr, ich war verzweifelt und habe immer nur schwule Pinguine gerufen. Schwule Pinguine, ja, schwule Pinguine. Das war wirklich so. Aber ich war wirklich verzweifelt. Ich glaube, im Nachhinein ist mir, also da mir das Argument tatsächlich schon öfter untergekommen ist, ist mir dann tatsächlich irgendwann viel zu spät, aber dann doch Gott sei Dank irgendwann das Argument eingegangen, dass ich hatte irgendwie so, Leute, wenn ihr alle so, wenn ihr glaubt, dass es wirklich so dringend was mit Fortpflanzung zu tun hat, dann müsst ihr aber wirklich jedes Mal und wirklich immer, auf jeden Fall ohne Verhütung und immer Penetrationssex und alles andere gar nicht. Ja. So. Ja, ist außerdem, also ich meine, mal abgesehen, oder jetzt nochmal auf einer anderen Ebene, ist es doch auch irgendwie total egal, wo jetzt irgendwas angeblich herkommt oder nicht oder sowas. Das ist einfach so. Ja, ich hatte man so erfindet es ja nicht jedes Mal irgendwie neu für sich selber oder sowas. So von dem, jetzt habe ich irgendwie schon so Fortpflanzungszeug gemacht. Jetzt will ich auch mal ein bisschen Spaß haben, was könnte man denn da tun? Also ich finde es ja irgendwie so, wir greifen ja schon auf eine ganz große vorhandene Bandbreite von Ideen, was Sexualität irgendwie ist in dieser Gegenwart, in der wir jetzt leben. Ja. Und von daher ist es einfach sozusagen so ein Rückgriff auf einen Ursprung oder sowas, ist einfach so nicht hilfreich. Nee. Bringt einen ja einfach überhaupt nicht weiter. Ja, ich hatte vorhin gefragt, irgendwie, woher das eigentlich kommt, diese Idee von was ist normaler Sex, weil ich einen dramaturgischen Hintergedanken hatte. Oh. Und zwar wollte ich nämlich eigentlich dann darüber nachdenken, was denn dann, wie denn Sex dann noch sein kann. Oder was dann irgendwie Sex ausmacht, der vielleicht weg von sowas, von irgendwie normal, vielleicht auch nahezu normativen Sex irgendwie geht. Oder Also du möchtest jetzt überlegen, was nicht normaler Sex sein kann alles, oder? Ja, oder irgendwie da nochmal so ein bisschen, das ein bisschen greifbarer zu machen, irgendwie so schwirrende zu Begriffe rum, wie so normal und nicht normal und normativ und, und subversiv und so. Und ich dachte irgendwie so. Ist da vielleicht noch so ein bisschen Ingwer-Sonne? Aber selbstverständlich. Aber was, keine Ahnung, was. Ich dachte, wir können das vielleicht nochmal so ein bisschen auseinanderdröseln oder so. Keine Ahnung. Da lässt sich natürlich an verschiedenen Stellen irgendwie angreifen. Also sowas wie als Ausgangspunkt eben zu wählen, also so das als ein Ausgangspunkt ist, dass eben eigentlich da erstmal nichts selbstverständlich abzulaufen hat. Oder dass es da eben keine Selbstverständlichkeit, dass es da keine Selbstverständlichkeit hat, von der man ausgehen könnte. Das ist natürlich irgendwie, also erstmal so als grundsätzliches Ding. Von was jetzt irgendwie Person gefällt oder nicht gefällt, wie irgendwie was zu funktionieren hat, wo irgendwas stattzufinden hat. Also ergänze ich Kommunikation. Kommunikationchen. Ja, wenn man jetzt auf eine Person trifft und man würde gerne mit dieser Person in sexuelle Aktivitäten verfallen. Dann? Naja, dann greift man ja schon erstmal auf irgendeine Bandbreite von, keine Ahnung, irgendein gewisser Sextenor irgendwie zu, was irgendwie da irgendwie so dazugehört. Also man redet ja nicht unbedingt immer mit jeder Person darüber, was für Sex man gleich haben wird, bevor man mit einer Person Sex hat. Also was weiß ich, Knutschen zum Beispiel. Oder sich ausziehen. Sich ausziehen? Also ich würde ja sagen, bei sich ausziehen geht es schon mal um Tabus. Also alles, was irgendwie in gewissem Grad wie tabuisiert wird, kann auch sexuell aufgeladen werden. Das ist spannend, das ist echt spannend. Also ja, also man rennt nicht durch die Gegend und steckt allen möglichen Leuten die Zunge in den Hals. Das ist tabu. Ja. Das macht man nicht. Das macht man nicht. Nee. Tja. Warum eigentlich nicht? Ach nein. Naja, gut. Ich habe irgendwie heute so einen Hinterfragungs-Spleen. Ich versuche den ein bisschen zu unterdrücken. Ich versuche ihn zu tabuisieren. Ich glaube, ich würde dir zustimmen, dass ich auch mittlerweile der Meinung bin, dass für mich beim Sex wirklich sehr, sehr wichtig ist, dass es keine, wie eine Freundin von mir mal so schön formuliert hat, keine Default-Einstellung gibt, die von vornherein klärt, was wie abzulaufen hat, wer welchen Job hat, was irgendwie gut ist oder was nicht gut ist oder was in welcher Reihenfolge abzulaufen hat oder keine Ahnung. So. Und da muss man ja noch nicht mal so weit gehen, dass sich da jetzt irgendwie zwei sich vorher recht fremde Menschen irgendwie treffen und erstmal irgendwie sich kennenlernen müssen, sondern eben, dass selbst Leute oder Personen, die schon ewig miteinander irgendwie Sex praktizieren, dass es selbst da Abgrenzungen oder Unterschiede gibt. Also, oder dass halt dann irgendwie je nach Verfassung, Tagesform, wie auch immer, einfach auch da eben keine, also eben auch da ist irgendwie gut ist, nicht davon auszugehen, dass es eben diese Default-Einstellung gibt, so, sondern dass eben auch dort irgendwie Grenzen sich verändern können oder aufbauen, die irgendwie sonst irgendwie an einem anderen Tag nicht da sind oder sowas. Oder Sachen halt gehen, die ja sonst nicht gehen oder umgekehrt. So. Also auch auf der Ebene. Nicht nur eben, es gibt Menschen mit unterschiedlichen Vorlieben oder sowas oder Grenzen, sondern dass es eben auch innerhalb einer Person Verschiebungen gibt. Hm? Und man die auch haben darf und so. Also irgendwie mal wegzukommen von der Idee, eben was alles sein muss und wie das immer zu sein hat. Ich glaube, das sind schon so Sachen, die irgendwie nicht präsent sind, Ideen. Also die Ideen, die nicht so geläufig sind. Davon auszugehen, dass selbst wenn man irgendwie, also dass es nicht nur dieses, ich habe Lust und ich habe keine Lust auf Sex, Unterschiede gibt, sondern ich habe Lust auf Sex, aber bitte nicht irgendwie, bitte heute, was weiß ich, mich in den Hintern ficken oder so. Ja. Ja, aber irgendwie, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich bleibe mal bei dem Szenario von... Ist hier warm? Ich mache mich mal ein bisschen frei. wenn ich jetzt mal bei dem Szenario bleibe, dass ich irgendeine Person treffe und ich habe Lust, mit dieser Person Sex zu haben. Mhm. Dann muss man sich ja irgendwie treffen. Also ich meine, dann irgendwie... da muss man ja irgendwie... Ja, wahrscheinlich wäre es irgendwie, muss man irgendwie eine relativ gute... so ein Zwischending finden zwischen ich setze jetzt nicht irgendwie alles voraus, aber ich setze jetzt auch nicht gar nichts voraus. Also klar, irgendwie, was Steff vorhin schon meinte, irgendwie haben wir ja so ein irgendein gesellschaftliches Bild von Sex gibt es ja. Und irgendwie trifft es ja auch irgendwo zu. Also irgendwas von dem kann ich sicherlich umsetzen. Und kann mir relativ sicher sein, dass die Person gegenüber das auch kennt oder irgendwie. Ja, ich finde es auch gut, dass es irgendwie so eine Art Pool gibt. So ein Pool, auf den man irgendwie zurückgreifen kann und von dem man sich dann total gepflegt abgrenzen kann irgendwie. So, oder, ja, keine Ahnung. Also ich glaube jetzt schon, dass es auch wichtig ist, irgendwie so ein Pool erstmal irgendwie, dass der erstmal da ist, damit man den irgendwie dann hinterfragen oder benutzen kann oder irgendwie so eine Art Konsens erstmal darüber herrscht, was Sexualität irgendwie erstmal grundsätzlich für eine Idee ist. Vielleicht ist es irgendwie so, wenn du jetzt rausgehst und irgendwie jemanden triffst und jetzt gerne sofort mit dem Sex hättest, dann wird es wahrscheinlich relativ gängiger Sex sein oder sowas oder halt auch zurückgreifen auf relativ gängige Bilder von Sex. Und wenn du halt was anderes möchtest, dann musst du dem mehr Zeit nehmen oder so. Ja, oder ich muss mich in andere Orte begeben. Oder an andere Orte begeben, ja. Also es gibt ja dann auch nochmal je nach Ort unterschiedliche Arten von Normalität. Ja. Naja, dieser Pool, auf den wiederum zurückgegriffen werden kann, ist ja dann einfach, also ich würde schon sagen, einfach unterschiedlich groß an Ideen. Prosecco für Melin. Ah, noch ein bisschen Prosecco. Look. Ich möchte auch noch ein bisschen Prosecco haben. Ich möchte auch noch ein bisschen Prosecco. Wir trinken uns hier Mut an. Auch mit einer Flasche Prosecco. Danke. Eigentlich Neujahrs-Prosecco, ne? Naja, wir sind ein bisschen spät. Ja, wie es sprudelt. Wir können auch über Sekt reden. Ach, Stunden könnten wir über Prosecco reden. Ich finde auch diesen sexuellen Touch, den ich sehe, erheitert. Prosecco hat einen sexuellen Touch, also zum den Beispiel, du sehr erheitert findest. Was habe ich jetzt gerade gelernt? Also Natursektspiele sind zum Beispiel in der SM-Szene jetzt nicht ein gängiges Ding, sondern es gibt sehr viele auch wirklich richtige SMler, die das eklig haben. Richtige SMler, die sagen, die Natur sehr eklig. Also Urinspiele, genau. Nur jetzt mal so nebenbei, um so auch nochmal so eine kleine Differenz innerhalb der richtigen SM-Szene anzudeuten. Ja, da gibt es ja auch irgendwie, du hast ja mal gesagt, irgendwie, das fand ich ganz schön, du hast mal vom guten SM-Geschmack gesprochen, Jucke. Ja. Was so guter SM-Geschmack ist, das fand ich einen ganz lustigen. Das weiß ich nicht mehr. Ja, ganz lustige Formulierung. So, natürlich gibt es da auch irgendwie Dinge, die irgendwie gehen und die nicht gehen oder die als geht gar nicht irgendwie. Und bei manchen Sachen finde ich das auch sehr gut, dass das irgendwie als. Also es gibt schon auch Dinge, von denen auch ich sagen würde, obwohl ich da glaube ich schon eine sehr offene, also nicht im Sinne von ich bin so wahnsinnig offen, sondern im Sinne von sehr breite Idee davon habe, was irgendwie geht und was nicht geht, bin ich trotzdem froh, dass es irgendwie einige Sachen gibt, die irgendwie, wo der Tenor irgendwie sagt, ist nicht. So. Also ich habe schon so eine ganz grundsätzliche Idee davon, dass erstmal alles okay ist, solange alle Beteiligten das irgendwie gut finden, für gut befinden und sich so zumindest im Großen und Ganzen darüber im Klaren sind, auf was sie sich da vermutlich einlassen. Oder sich sicher genug fühlen und sich auch irgendwie in irgendeinem Zustand befinden, in dem sie das irgendwie sagen können. So. Und das schließt für mich zum Beispiel auch sowas ein wie irgendeine persönliche Reife, die ich schon irgendwie für sinnvoll halte. So. Das könnte man durchaus schon als nicht normativen Sex bezeichnen. Also all diese Komponenten, die du jetzt genannt hast. Ja, finde ich auch. Würde ich auch sagen. Ja, aber da gibt es natürlich trotzdem noch Einschränkungen. Also ich weiß jetzt zum Beispiel nicht, wie. Also ich meine, es kommt immer so ein bisschen drauf an, irgendwie einfach wieder so ortsbezogen und so. Aber ich persönlich finde es tatsächlich schwierig, wenn es um keine Ahnung, bleibende, lange und andauernde Verletzungen geht oder so. Körperliche Verletzungen. Amputationen zum Beispiel oder sowas. Ja, ich glaube, bei solchen Sachen würde ich dann halt irgendwie gucken, dass das halt unter denen bleibt, die das absprechen sozusagen, ne? Ja, klar, natürlich. Also klar, da kommt dann sowieso der gute SM-Geschmack. Ich kann nicht irgendwelche Amputationen auf irgendwelchen SM-Partys vollführen. Ja. Ich glaube, damit verletze ich den guten SM-Geschmack. Ja. Ich glaube, das geht nicht. Weil ich mir dann halt nicht mehr sicher sein kann, dass alle Beteiligten, und dann sind ja auch die nicht an der Szene Beteiligten beteiligt, dass die damit irgendwie klarkommen. Ja, das ist ja dann auch wiederum ein sehr schmaler Grat, finde ich. Ne? So, also gerade bei so Partys irgendwie so. Ja. Wo fängt dann sozusagen so eine Idee von, okay, alle Beteiligten müssen in irgendeiner Art und Weise irgendwie klarkommen? Ist ja auch so das Klarkommen. Also ich meine, es gibt ja so viele Dinge, mit denen man irgendwie, mit denen so viele verschiedene Leute irgendwie nicht klarkommen und so viele Leute dann irgendwie klarkommen und so. Und, das ist schon schwierig da irgendwie. Ich glaube, da gibt es auch nicht so die allgemeingültige Definition irgendwie. Da kann man halt irgendwie nur probieren, möglichst respektvoll und möglichst mit wachem Auge irgendwie durch die Welt zu gehen. Und immer auch ein bisschen die anderen irgendwie im Kopf zu haben. Aber dann vielleicht nicht so sehr, dass man selber dann keinen Spaß mehr hatte oder so. Das ist wahrscheinlich tatsächlich immer die Gratwanderung, was geht und was nicht geht. Ich finde, ich also auch allgemeiner mal gesehen, finde ich halt das Thema für Sicherheit eigentlich einen ganz großen Punkt. Diese Idee von, dass es wertvoll ist und dass darauf geachtet wird, dass ein Rahmen hergestellt wird von einem Beteiligten, der Sicherheit bedeutet. Jetzt wahrscheinlich auf körperlicher und seelischer Ebene. Ja, genau. Dass das irgendwie ein Aspekt ist, der mir irgendwie in meiner Sozialisation, was man irgendwie sowohl über dann eben Erziehung, Medien, was weiß ich irgendwie, so an Geschichten wie irgendwie Sex zu sein hat, erzählt bekommt, finde ich, taucht das irgendwie relativ wenig auf. So an dem, was wird sichtbar an Sex, dass sich darum irgendwie explizit gekümmert wird und dass irgendwie gesehen wird, dass es irgendwie ein wichtiger Punkt ist, dass sich alle Beteiligten, egal in welcher Position sie jetzt sind, ob jetzt irgendwie, was weiß ich, in einer aktiven, passiven, dominanten, submissiven Position, sich sicher fühlen. Ich glaube, das läuft am ehesten. Also einmal irgendwie so der Verhütungsaspekt. Also irgendwie Kondome, das läuft, glaube ich, noch am ehesten unter Sicherheit. Was ja auch total eingeschränkt ist halt irgendwie. Ja. Und vielleicht noch so eine Erzählung von, keine Ahnung, jetzt wieder Bravo, erst wenn du dich dazu bereit fühlst oder sowas, ne? Aber was, das ist ja irgendwie so ein, das ist ja keine Sicherheit. Ja, wobei mir dann auch nochmal wichtig wäre, da zu ergänzen, dass es schon wichtig ist, dass es sozusagen wirklich für die beteiligten Personen irgendwie eine Sicherheit bedeutet und dass das nicht unbedingt von außen betrachtet sicher aussehen muss. Nee, klar. So. Ja, klar. Also ich meine, es muss jetzt ja nicht mal eine SM-Spielszene sein. Also irgendwie... Ich habe jetzt auch gar nicht an SM gedacht. So, irgendwie das, was dann eben an normal geltenden Sexpraktiken vollzogen wird, dass eben auch das ein Rahmen ist, wo Sicherheit herzustellen ist. Also ich weiß zum Beispiel von einer Geschichte, und da hat eine Person, ich weiß nicht, ob sie eine Anzeige aufgegeben hat oder auf eine Anzeige geantwortet hat, dass sie halt so eine Fantasie hatte, dass sie dann so eine Vergewaltigungsfantasie, und sie hat dann auch so eine, also es kam irgendwie, da war ein Anzeigenkontakt, ich weiß nicht gerade noch, in welche Richtung, ist ja auch egal, wo sie sich dann ich glaube, also auf jeden Fall, es waren, glaube ich, drei Personen irgendwie, und ich glaube, sie hatte Kontakt zu einer Person von diesen drei Personen vorher, aber eben auch, glaube ich, eben nur über, also haben sich nicht gesehen vorher oder so, nur so was weiß ich, telefoniert oder was auch immer gemacht haben, und sich dann halt verabredet haben an irgendeinem Ort, um halt so eine Vergewaltigung nachzuspielen. So. Und ich finde, das klingt jetzt im ersten Blick erstmal wahnsinnig unsicher. Also es waren irgendwie zwei Personen dabei, die sie überhaupt nicht kannte. Irgendwie die eine Person kannte sie nur von Kontakten. Und das war aber genau der Kick. Also das war ja genau das, was sie irgendwie wollte. So, ne? Und ich, als ich das so gehört habe, dachte ich so, wow, das ist echt unsicher. So. Und da das, ja, das ist halt die Frage, ne? Also ich meine, da, das meinte ich halt mit, ja, dann muss man wahrscheinlich, wenn man diesen Sicherheitsaspekt mit reinnimmt, schon sowas sehen wie, okay, für sie war das offensichtlich Sicherheit genug. Ja. So. Aber auch so eine Szene könnte man ja zum Beispiel, gerade wenn es jetzt irgendwie, das klingt ja auch sehr nach so SM-Szene oder SM-Bereich irgendwie, ja. Auch sowas könnte man ja zum Beispiel sicherer gestalten, indem man irgendwie sich covern lässt oder sowas, ne? Ja, schon klar. Ich meine jetzt nur... Wollen wir jetzt kurz noch erklären, was covern ist? Ja. Ja. Also es gibt so eine relativ gängige Praxis im SM-Bereich ist, wenn es so um Sex-Dates geht, so Blind-Dates, wo relativ klar ist, dass es dann auch zu irgendwelchen SM-Handlungen kommt, dass meistens irgendwie die Bottom-Person, also die unten spielende Person, häufig aber auch beide, irgendwie jemanden haben, den sie kontaktieren zu einer bestimmten Zeit, da, um zu signalisieren, dass alles okay ist. Und die Person, die weiß, wo das Date stattfindet oder weiß irgendwie, wie sie irgendwen erreichen kann oder was auch immer. Und wenn halt dieser Kontrollanruf ausfällt, dann heißt es, dass irgendwas nicht in Ordnung ist oder so. Also es gibt irgendwie verschiedene Möglichkeiten, sowas zu planen, aber sowas ist relativ gängig. Oder dass man halt irgendwie sich in irgendein Lokal trifft und in dem Lokal sitzt dann halt irgendwie noch eine andere Person, die das im Auge behält oder sowas. Oder bei so einer Szene könnte man ja einfach irgendjemandem Bescheid sagen, wo das stattfinden soll. Und dann kann diese Person irgendwie, man kann mit dieser Person irgendein Handzeichen verabreden oder sowas. Und schon wäre das halt alles relativ, also ein relativ sicherer Rahmen. Oder sowas, ne? Ja, ich habe, ja, aber das hat ja alles nicht stattgefunden. Mhm. So, und dann ist halt die Frage, ist das jetzt sicher? Also ist das halt irgendwie... Also ich finde das schon schwierig mit der Sicherheit, weil wie groß dieser Sicherheitsaspekt, also ich finde das schon auch wichtig irgendwie, dass es so eine Idee von Sicherheit gibt, aber die Frage ist, was sind da die Eckdaten, die das quasi, die so einen sicheren Rahmen irgendwie herstellen, so, ne? Und was ja zum Beispiel in die Diskussion auch total gut reinpassen würde, wären so Diskussionen um Barebacking, ne? Ja. Denn da geht es ja auch irgendwie um... Also Analverkehr ohne Kondom. Genau. Mit einer HIV-positiven? Nee. Aber nee, Barebacking ist erstmal einfach Analverkehr ohne Kondom. Und es wird aber halt so verhandelt, dass es halt total Schwanz. Gefährlich ist, weil natürlich irgendwie... unglaublich großes Risiko, sich irgendwie in HIV zu infizieren. Und da, das ist halt auch irgendwie so eine Sicherheitsdiskussion, wo ganz klar ist, von wo irgendwie die Angaben kommen, wessen Sicherheit das jetzt eigentlich sein soll oder so. Ne? Mhm. Ja. Also wo vielleicht irgendwie mit auch sehr unterschiedlichen Sicherheitsmaßstäben gerechnet wird. Ja, also ich glaube auch, würde auch sagen, so mir persönlich sind, also ich glaube, es ist halt irgendwie auch immer so, ja, was für einen persönlich halt irgendwie so an Sicherheitsaspekten irgendwie da sein muss. Das sollte dann sicherlich vorher besprochen werden in irgendeiner Art und Weise. Aber ich glaube schon, dass da die Range irgendwie, was da irgendwie Sicherheit bedeutet, irgendwie schon gar nicht so einfach abzustecken ist. Ja. Also ja, aber für sich selber sollte es dann nicht sein. Ja, eben, das meine ich halt. Man müsste wahrscheinlich dann tatsächlich sagen, dass dann sozusagen die Sicherheit eher keine Sicherheit, die von außen irgendwie als sicher angesehen wird, angelegt wird, sondern die Sicherheitsidee muss halt von den beteiligten Personen irgendwie oder sollte oder ist vielleicht, finde ich, auch gut, wenn es so ist. Ja, und wenn die irgendwie sagen, sie gehen das Risiko ein, dann kann man wahrscheinlich erstmal relativ wenig dazu sagen. Ja, aber du hast irgendwie erzählt, in Österreich ist das irgendwie, Joko, du hast erzählt, in Österreich ist das irgendwie verboten. glaube ich. Also Barebacking. Ich glaube, das kam dann irgendwie. Also das ist halt noch eine andere Diskussion. Um das Barebacking gibt es halt eine riesen Diskussion, obwohl es offensichtlich, also soweit ich das überblicke, ist es halt nicht so ein großes Problem, wie immer dargestellt wird. Es wird aber als großes Problem dargestellt und es wurde, soweit ich weiß, in Österreich dazu benutzt, halt irgendwie die Möglichkeiten für schwulen Sex einzuschränken. Ich glaube, es war irgendwie, es ging dann irgendwie mit einher mit irgendwelchen Konzessionen für Sexlokale, die das dann halt nicht mehr bringen konnten, sodass sie schließen mussten oder dass irgendwie Barebacking legalisiert wurde, dadurch irgendwie über einen Umweg dann natürlich irgendwie schwuler Sex illegalisiert wurde. Also Barebacking ist, glaube ich, auch sehr, sehr viel mehr ein so eine Art Motiv oder so ein Punkt, an dem so Diskurse verhandelt werden, als eigentlich so ein Problem, was ist jetzt so wichtig. Also natürlich gibt es irgendwie Barebacking auch irgendwie als Problem, aber was das, glaube ich, irgendwie so ganz, ganz gut illustriert ist, ich habe irgendwie, glaube ich, zweimal bisher so Artikel über Barebacking gelesen und im Abstand von anderthalb Jahren oder so, und es war zweimal die gleiche Geschichte von einem Typ, der irgendwie als so großartige Gefahr irgendwie, also der irgendwie so, der wurde interviewt oder dessen Geschichte wurde erzählt, der sich irgendwie über Barebacking mit HIV infiziert hatte, und dann wurde das irgendwie, das war der gleiche Typ, der im Abstand von anderthalb Jahren irgendwie dessen Geschichte erzählt wurde, und das wurde halt aber benutzt, um so ein gesamtgroßes Problem Barebacking zu illustrieren. Und das ist halt irgendwie so, da wurde halt relativ deutlich, dass es sich irgendwie um eine Diskussion eigentlich handelt und nicht um so ein richtig reelles Problem, dass jetzt irgendwie plötzlich alle nur noch Barebacking betreiben und die ganze AIDS-Aufklärung irgendwie den Bach runtergeht und da nichts mehr zu holen ist oder so. Also was mir vorhin eben auch nochmal eingefallen ist, so nicht normativen Sex ist eben, ich meine, jetzt, wo wir schon die ganze Zeit immer mal wieder so draufgestoßen sind, ist halt Safe Sex. Und das ist halt jetzt irgendwie mal, also bedeutet ja irgendwie Sicherheit, klar. Aber jetzt in Bezug eben auf Verhütungsmittel. Das finde ich irgendwie da irgendwie nochmal, da gibt es eben schon verschiedene Dinge, die einfach so nicht breit kommuniziert werden. Also ja, das ist irgendwie eben jenseits von Kondom irgendwie noch ganz viele gute Gründe und auch viele verschiedene Mittel irgendwie gibt und Gründe irgendwie zu verhüten. Ja. Oder halt oder Sex. Ja, also nicht zu verhüten, sondern irgendwie Sex zu praktizieren. Ja. Irgendwie das halt nicht nur irgendwie sinnvoll ist, solange oder das allein oder das nur, wenn irgendwie Sperma in Sex vorkommen kann, dass es nur dann ist notwendig ist, Safe Sex zu praktizieren, sondern eben Handschuhe und Gleitgel. Oh ja, Gleitgel. Gleitgel ist tatsächlich irgendwie auch nochmal ein sehr, sehr spannendes Ding. Irgendwie. Genau, Gleitgel. Da hast du ja sofort in der Neon die Sexstudien, ne? Habt ihr die jetzt gelesen? Nee, leider immer noch nicht. Nein, also, ist so schlecht. Ein bisschen überflogen. Also in der Neon, in der Zeitschrift Neon gab es ja eine Sexstudie. Also die Neon hat irgendwie eine Sexstudie gemacht, ich glaube mit ihren Lesern, soweit ich weiß. Ich glaube auch. Vermute ich mal. Diese Sexstudie war, sie war schon auch sehr daneben, aber sie war halt auch sehr interessant. Und unter anderem, was mir bei Gleitgel eingefallen ist, Gleitgel kommt vor. Und zwar in der Frage, welche Sexualpraktiken würdest du gerne mal ausprobieren? Nein. Und dann kam es halt so was wie Dildo, Umschnall-Dildo, Gleitgel, keine Ahnung, Handschellen oder so. Also da lief es irgendwie tatsächlich unter abgefahrene Sexualpraktiken. Das wow. Fand ich schon echt ziemlich heiß. Krass. Ja. Leute da draußen, benutzt Gleitgel. Genau, kein Barebacking, wenn ihr es nicht genau überlegt habt. Immer Kondome und auch gerne Kleidkind. Ne? Ich glaube, es ist tatsächlich... Also und Amputationen nicht auf öffentlichen Partys. Schreibt euch das in die Ohren. Wenn die noch dran sind. Mir war tatsächlich irgendwie was über so Gleitgel irgendwie Einsatz irgendwie so verhandelt wird in der Öffentlichkeit. Irgendwie ist halt irgendwie dieses Ding zu trocken zu sein, mhm, und damit irgendwie schon so ein Mangelwesen zu sein. Man muss sich eigentlich schon fast schämen, wenn man irgendwie Gleitgel benutzt. Und Menopause. Mhm. Das ist ja auch irgendwie so, wenn es irgendwie der Körper irgendwie da nicht mehr hergibt, dass man dann ist es auch noch legitim, Gleitgel zu benutzen. Und dann muss ich wahrscheinlich trotzdem schämen. Schweine viel Geld in der Apotheke für bezahlen. Oh, stimmt, ja, genau. Da gibt es extra noch so tolle Plakate und schicke Werbung. Das ist echt skurril. Und es ist einfach, also, was so Gleitgel angeht, finde ich echt erstens sehr schnell bekehrt gewesen. Was irgendwie, das ist tatsächlich halt irgendwie so ein, ja, halt so ein total krass besetztes Ding irgendwie ist, wo man irgendwie, was man halt irgendwie, wo man halt sonst, wo man halt gleich irgendwie so als Mangelwesen. Aber bei Schwulen, normalen, normativen Sex ja dann wiederum nicht. Da nicht. Mehr. Da wird es ja auch, das finde ich ja dann auch spannend. Da wird es ja eher als Potenzding irgendwie. Ja, da wird es halt total sexualisiert, ne? Ja. Oder mit ganz viel Sexiness belegt. Ja. Mhm. Es gibt das Phänomen von Crisco. Das ist Bratfett. Pflanzliches Bratfett. Das, glaube ich, nur in den USA eigentlich verkauft wird oder hergestellt wird oder so. Es ist auf jeden Fall in US-Amerika. Bei Walmart konnte man es. Ja, aber es ist ein Import. Ja. Man kann es bei Walmart konnte man es kaufen. Ja. Ich weiß gar nicht, ob es bei Real auch gibt. Jetzt machen wir Schleichwerbung, ne? Schon mal, ja, mal wieder. Naja, also bei Walmart gab es irgendwie. Jedenfalls sind das so Dosen. Also das sind jetzt nicht so Tuben oder so, sondern das sind halt so Dosen. So groß. Also, ich würde mal sagen, 10 cm Durchmesser. Also eine 500 Gramm. Ja. Und so. Nivea-Dose. Ja, so Nivea, ungefähr so groß. Genau, eine große Nivea-Dose voll mit Bratfett. Und das hat sich schon irgendwie so als Gleitgel, Gleitmittel-Ding irgendwie innerhalb von der schwulen Szene irgendwie etabliert. Und da gibt es tatsächlich auch so Crisco-Halter, die man sich an Gürtel schnallen kann, wo man dann so eine Crisco-Dose reinstellen kann und dann kann man da so drauf zugreifen, indem man sich an die Hüfte greift. Also da ist tatsächlich irgendwie so ein Gleitmittelhalter schon im schwulen Equipment irgendwie drin. Das fand ich sehr spannend. Ja. Gibt es, glaube ich, nicht für Tuben, oder? Tuben, bestimmt gibt es das auch für Tuben. Zum Halter für Tuben? Zum Gleitgelhalter für Tuben? Also die Party Edition, das ist ja dann mehr so, das sind ja so diese kleinen Plastik-Einmal-Nutztypchen oder sowas. Kommt immer auf die Party drauf an. Ja, ne? Ja, aber jetzt so Crisco gibt es ja nicht im Kleinen. Also wenn du irgendwie einen Abend lang durchfisten willst, dann ist, glaube ich, eine Dose Crisco auch schnell weg. Schnell weg. Nein, aber dann, Fisten gehört auch nicht zum normalen Sex. Nein, Fisten. Definitiv nicht, nee. Zu Fisten habe ich auch schon mal einen Text gelesen, einen theoretischen Text, der Fisten als subversive Sexualpraktik hat. Ah, Punkt. So. Interessant, danke für das. Also wir können ihn nicht verlinken. Ich kann den noch raussuchen, bestimmt. Aber vielleicht ist es auch nicht so spannend. Ich glaube, es gibt eine lustige Crisco-Seite. Irgendwo mal gesehen. Egal. Nein. Also Gleitgel unter Hetero, also in Hetero, in der Hetero-Welt. Nicht nur in der Hetero-Welt. Auch in der lesbischen Welt? Auch da. Also ich glaube, dass irgendwie Handschuhe in der lesbischen Welt. Ja. Okay, also schlimm. In der nicht-schwulen Welt. Schlimm. Wie? auch in der, wahrscheinlich auch in der in der schwulen Welt. Weiß ich nicht. Das ist, glaube ich, ehrlich gesagt nicht. Also das glaube ich tatsächlich nicht. Also wenn man jetzt mal davon ausgeht, irgendwie, dass Analverkehr... Aber es wird nicht immer gezeigt. Nee, aber dass irgendwie Analverkehr irgendwie so der Standard von schwulem Sex ist oder das die normale Idee von schwulem Sex ist, kann ich mir ehrlich gesagt, wenn man jetzt von dieser Pool-Idee ausgeht, dass man so auf einen gesellschaftlichen Konsens zurückgreift, was man so macht beim Vögeln irgendwie, dann kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass Gleitgel da nicht irgendwie eine Rolle spielt. Also jetzt muss ich sagen, da bewege ich mich jetzt ziemlich dumm aus, weil ich jetzt gerade tatsächlich nichts im Kopf habe, wo ich mich mal schon mit irgendeiner Person darüber unterhalten habe, was denn da so der Konsens ist. Jetzt bewege ich mich wirklich sehr selten in schwulen Sex zusammenhängen, dass ich das jetzt so genau wüsste, aber ich kann mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil die Gleitfähigkeit von so einem Anus ist halt einfach mal beschränkt. Und Spucke ist irgendwie auch nicht unbedingt immer so viel vorhanden. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass es in schwulen Zusammenhängen durchaus ein Thema ist. Dabei fällt mir gerade ein, neulich hab ich schon mal erzählt, ne? Ich habe ja das neue Jimmy Somerville, oder nicht so neues, weiß ich nicht wie alt, das Jimmy Somerville-Album Manage the Damage habe ich angehört. Dann über ein schmutziges Lied gestolpert. Und dann bin ich auf die offizielle Jimmy Somerville-Seite gegangen und habe da geguckt nach dem neuen Album und dann stand dann zu dem Lied auf der offiziellen Seite, dass das eine Ode ans Blasen ist. Jawohl, auf der offiziellen Seite. Wow. Möchte ich jetzt mal nur kurz einwerfen. Also können wir damit festhalten, Jimmy Somerville ist auch ein bisschen schmutzig. Auch ein bisschen, ja. Ja. Hm. Hm. So, on my knees, it's the only way to receive und so. Sehr schmutzig. Kommen wir zu den sexuellen Vorlieben. Von Jimmy Somerville. Genau. Ja. Nein, ich wollte zu Crisco noch was sagen. Nämlich, ich glaube, das einzig Blöde an Crisco ist, dass es hygienisch halt irgendwie ein bisschen schwierig ist, wenn man es nicht an einem Abend aufbraucht. Ja, das stimmt. Also ich habe auch sehr gute Erfahrungen mit Crisco gemacht, aber es gibt tatsächlich das Problem, dass es halt irgendwie, naja, also es hat halt einfach das Problem, dass man es nicht ein zweites Mal hygienisch rauskriegt. Außer man wechselt den Handschuh. Außer man wechselt halt irgendwas, wenn man einen Handschuh anhatte. Also oder irgendwie, man nimmt halt einen Löffel. Ja, irgendwie geht es aber halt. Es ist irgendwie nicht so einfach. Das ist, man kann es halt nicht rausquetschen, weil es halt keine Flasche ist, sondern es ist halt so ein Pott irgendwie. Und nachgreifen ist halt nicht. So mal eben zwischendurch. Es sei denn halt, man sagt halt irgendwie, egal, ich will das danach sowieso nicht mehr aufbauen. Also, aber da es relativ wirklich viel ist und es wirklich sehr gleitfähig ist, es ist halt einfach, das finde ich tatsächlich sehr schade, dass es da irgendwie keine richtig bequeme Variante gibt, das Zeug da irgendwie rauszukriegen, ein zweites Mal. Weil ich irgendwie schon, also ich finde ja, also es ist ja irgendwie pflanzlich und ich glaube dadurch auch irgendwie schon mal relativ schick auch für Leute, die vielleicht irgendwie allergisch auf irgendwelche Sachen reagieren oder so, oder empfindlich sind oder so, und es ist halt irgendwie sehr, sehr hautverträglich und so. Und es riecht nicht. Es riecht nicht, genau, und so. Und es lässt sich halt irgendwie gut entfernen und so. Und es ist echt irgendwie ganz gut. Also, naja, es ist halt irgendwie schon fettig, ne? Und ja. Man macht schon auch Fettflecken. Habt ihr schon mal Crisco versucht, vom Boden zu putzen? Jawohl. Also, jedenfalls, was soll ich jetzt eigentlich sagen? Achso, genau, nee, aber wenn ich mir jetzt überlege, okay, da sind also beim Nachladen irgendwie kommt dann halt vielleicht irgendwie was anderes als saubere Hände, am besten sogar Handschuhe irgendwie in Berührung mit dieser Pottdose, mit diesem Dosenpott von Zeug, und danach könnte ich mir halt vorstellen, wird das halt auch irgendwie schlecht oder so. Also wenn halt irgendwie da dann irgendwelche Körperflüssigkeiten, Reste, Also ich weiß nicht, ob ich das dann so dringend nochmal in den Kühlschrank stellen will und dann nochmal, ich weiß nicht. Mm-mm. Irgendwie bin ich, also ja. damit, aber da bin ich auch irgendwie nicht Lebensmittelchemikerin genug, um das jetzt irgendwie mir wirklich ernsthaft auszudenken. Aber irgendwie gibt es schon so eine Idee davon, dass es irgendwie dann vielleicht nicht mehr so ich gut glaube, ist. Nach der Devise, wenn man irgendwelche Zweifel hat, dann sollte man auch nicht zögern. Dann ja. ist es tatsächlich dann lieber irgendwie einmal zu viel vorsichtig gewesen zu sein, als einmal zu ja. wenig. Also ich habe tatsächlich auch mal eine relativ große Dose Püsco irgendwann weggeschmissen, weil ich dachte, das kann irgendwie, wahrscheinlich ist das einfach nicht gut, wenn das irgendwie zu lange oder irgendwie da irgendwie großartig mit Körperflüssigkeiten in Berührung gekommen ist. Naja, und solche Geschichten, was Safer Sex angeht, also sowohl Gleitgel dann eben als auch irgendwie Kondome, Handschuhe, Dental Dams, Latexlappen. Latexlappen. wird ja auch immer so nachgesagt, dass es ja so unsexy ist. Und ich glaube, stimmt. das ist halt irgendwie so, das ist ein Irrtum. Ich meine, man kann eben, wenn man ein bisschen Fantasie mal verwendet, das irgendwie ohne weiteres irgendwie super mit einbauen. Erotisieren. Ja, erotisieren, aufladen oder irgendwie lustig einbauen oder sowas. Das kann ja dann irgendwie tatsächlich jede Person so handhaben, wie sie möchte, aber irgendwie zu denken, dass das jetzt irgendwie der Erotik-Killer oder was weiß ich, was schlechthin ist, täuscht sich. Ja. Lässt sich eines Besseren belehren. Das habe ich auch gelernt, schon in meinem Sexualleben, dass wollt ihr noch einen Schluck haben? Das mir reicht das. Nee, dann mache ich die Flasche alle. Dass wenn es sich denn nicht vermeiden lässt, und ich finde durchaus, dass diverse Safe-Sex-Utensilien durchaus ihren Sinn haben, und ich bin eine große Verfechterin von Safe-Sex-Utensilien, dass das eigentlich relativ leicht geht, dass irgendwie, was weiß ich, irgendwie sich da irgendwie schicke Fantasien zu überlegen oder irgendwelche schicken Handlungen zu überlegen oder da irgendwie, ich meine, ich bin auch eine sehr große Verfechterin von der Idee, dass Sex hauptsächlich zwischen den Ohren stattfindet. Und da geht irgendwie eigentlich ganz schön viel und da kann man auch ganz schön viel bewusst irgendwie machen. So. Und wenn es halt irgendwie wirklich überhaupt nicht geht, dann finde ich auch, dann kann man das geht so schnell, ja. dass es dann irgendwie auch jetzt nicht so dringend irgendwie, dass man das nicht auch nochmal kurz im Kopf behalten kann. Vielleicht habe ich einfach in meinem Leben auch einfach schon zu oft eine Blasenentzündung gehabt. Vielleicht, ja. Das ist schon durchaus. Das ist nämlich auch noch so ein Ding irgendwie, um jetzt mal ein bisschen persönlicher zu werden, dass ich finde, also gerade was so lesbischen Sex angeht oder so, und wenn es dann immer so diese großartige Idee gibt von, oder diese Idee gibt von, naja, bei lesbischem Sex kann ja jetzt irgendwie eigentlich, braucht man ja jetzt nicht so viel Safe Sex irgendwie machen, weil, oder gar nicht eigentlich, weil es gibt ja kein HIV-Risiko, was ja so die größte Gefahr immer ist, ne? das ist ja tatsächlich irgendwie was sich wirklich hartnäckigst irgendwie hält. So eine Idee davon, dass das ja eigentlich gar nicht nötig ist. Was ja unter anderem dazu führt, dass es tatsächlich, glaube ich, immer noch nicht irgendwie eine lesbische, also es gab mal ein lesbisches Safer Sex Aufklärungsbüchlein von der AIDS-Hilfe, ja, aber das gibt es nicht mehr. Also das ist tatsächlich irgendwie auch so Safe Sex unter Lesben halt irgendwie echt auch irgendwie so in gar nicht irgendwie als großartig als diskutiert wird oder so. Und dass es, wie ich finde, ja schon durchaus auch einfach noch ganz andere Risiken gibt, die, ja, es muss ja nicht immer gleich irgendwas sein, wo man dran stirbt. Aber allein sowas wie eine Blasenentzündung, die sich durchaus, dessen Risiko sich durchaus mit irgendwie Handschuhen verringern lässt, oder einfach, dass es auch gar nicht unbedingt immer irgendwas sein muss, was man sich von anderen holt. Ja, also dass es gar nicht so eine Idee davon sein muss, irgendwie, dass jetzt irgendwie Safe Sex bedeutet, dass ich mich vor meinem Gegenüber oder vor meinen Gegenübern irgendwie schützen muss und dass da irgendwie sowas ist, sondern dass es durchaus auch einfach sinnvoll ist, irgendwie Safe Sex zu betreiben, einfach nur entweder aufgrund der gegebenen Umstände des Ortes zum Beispiel oder so, oder einfach irgendwie das von sich selber. So, also weil irgendwie die meisten Blasenentzündungen entstehen ja durch Kolibakterien und die kommen meistens aus dem eigenen Darm. Und da gibt es halt irgendwie einfach. Und ich glaube, das ist eine Idee, die tatsächlich irgendwie einfach überhaupt nicht großartig verbreitet ist. Nee. Also zumindest habe ich das auch noch nicht mal in irgendwelchen Aufklärungsgeschichten oder so mal gelesen, dass einfach, es geht immer eigentlich immer um das Schützen vom Gegenüber, aber nicht das Schützen vor dreckigen Händen. Ja, Hände sind ja wirklich nicht irgendwie unsere saubersten Körperteile. Ja, also aufgrund von der Umgebung, in der man sich befindet. Oder keine Ahnung, auch irgendwie, was weiß ich, dreckige Schwänze. Oder keine Ahnung, also ich weiß nicht. Also, das kann ja irgendwie alle möglichen Körperteile Toys geben. Sexspielzeug, genau. So, und dass es irgendwie tatsächlich irgendwie immer nur um so ein Gegenüberding geht oder oft. Also zumindest ist mir das tatsächlich noch nicht untergekommen. Also falls da irgendjemand irgendwas kennt, wo sowas mal beschrieben wird, ich wäre da wirklich sehr dankbar für. Mal irgendwie zu lesen, ob es vielleicht auch irgendwo mal verhandelt wird, dass Safe Sex nicht unbedingt immer nur ein Schützen vor dem Gegenüber bedeutet, sondern einfach auch ein Schützen vor eigenen, keine Ahnung, zum Beispiel Bakterien. So. Oder eben Umgebungsdreck, der vielleicht nicht unbedingt so wahnsinnig dringend in Schleimhautkontakt kommen will. Wenn man denn Schleimhautsex hat. Also. Schleimhautsex. Wir reden natürlich hier irgendwie schon auch relativ doll über so Genitalgeschichten. So. Wir haben auch schon über SM geredet. Das stimmt, ja, aber jetzt gerade bei Safe Sex so. Ja. Das hören wir jetzt schon sehr um Genitalgeschichten. Aber man kann ja natürlich auch ganz wunderbar, also das finde ich auch, dass wir durchaus ganz wunderbaren Sex haben, ohne dass Genitalien in irgendeiner Art und Weise eine Rolle spielen. Also das gilt für mich tatsächlich nicht als Kriterium. Wer hätte das gedacht? Stößchen. Sind wir aber irgendwie sehr unanekdotenreich bis jetzt, ne? Komisch. Stimmt, mir ist eine Sache eingefallen. Wegen wer als Safe Sex bedürftig gilt oder nicht oder so. Was vor ein paar Jahren in der Roten Flora, das habe ich bestimmt auch schon mal erzählt, ich weiß gar nicht, ob ihr bei dieser Party dabei wart. Ich weiß gar nicht, was war? Es war vielleicht irgendwie eine, es war, glaube ich, irgendeine Soli-Party oder so. Auf jeden Fall wurde da von Hein und Fiete, glaube ich, wurden so Cruising Packs, also ein Kondom, eine Packung, ein Kondom, einmal Gleitgel verteilt. Erinnere mich. Ja, und da hat halt dann eine Person irgendwie, ich sag jetzt mal weiblichen Geschlechts, gefragt, ob sie eins haben könnte und es wurde ihr nicht gegeben. So. Und das war halt irgendwie so total, also ich fand es einfach total komisch oder wir haben uns irgendwie da tierisch drüber aufgeregt, wie das sein kann, dass irgendwie also erstens halt nur über dieses HIV-Ding, weil es einfach so viele andere Sachen gibt, irgendwie noch. Und dass ganz klar gesagt wurde, dass das nur für Männer ist. Dass es nur irgendwie nur an Typen verteilt werden soll. Oder an Biomänner, dass es an Biomänner verteilt werden soll. Also. Ja. Ja, das ist total daneben. Und überhaupt nicht. Aber das ist, glaube ich, tatsächlich immer noch gängige AIDS-Hilfe-Praxis. Also, dass sie jetzt nicht von sich aus irgendwie allen was in die Hand drücken. Na gut, okay. Wenn dann aber irgendwie eine Person auch noch auf sie zukommt und sie explizit fragt, ist irgendwie so ein, warum nicht irgendwie, also irgendwie, was macht das irgendwie so, dass sie es irgendwie, haben die Angst, dass aus dem Kondom ein Luftballon gemacht wird oder so? Also, ist echt so. Wahrscheinlich Angst vor nicht normalem Sex. Also ich habe jetzt gerade gedacht, dass ja dadurch, aber vielleicht von hinten durch die Brust ins Auge, wenn jetzt immer nur Kondome an Typen verteilt wird, dann ja vielleicht mal so eine leichte Verteilung stattfindet, zumindest was so bei so Hetero-Leuten, also wenn jetzt nur an Biomänner verteilt, also wenn jetzt an immer nur an Männer, also auch an Hetero-Biomänner, irgendwie immer nur an Männer Kondome verteilt werden, dass ja dann vielleicht die dass wer sich hier eigentlich um die Verhütung kümmert, irgendwie vielleicht mal ein bisschen anders aufgeteilt wird, als es in meinen Augen irgendwie der Fall ist. Also das halt irgendwie dann, also ich stelle mir gerade so ein Szenario, es ist ein Witz, also es ist ein Szenario vor, dass halt irgendwie jetzt immer nur noch an irgendwelche, also dass es irgendwie so eine Idee davon gibt, nur Männer kriegen Kondome. Mhm. Das heißt also irgendwie, Frauen haben keinen Zugriff auf Kondome, zumindest nicht so viel. Also es gibt eine Kondomschwemme irgendwie nur für Männer und dann kümmern sich sozusagen die Männer, also haben die Männer quasi dann so ein Verhütungsmittel in der Tasche und dadurch und sie halt irgendwie wird vielleicht so eine Idee von irgendwie, wer kümmert sich um die Verhütung irgendwie ein bisschen verteilt. Nein, das war jetzt natürlich nichts. Also es ist irgendwie nur, ich habe nur gerade mir irgendwie ein lustiges Szenario ist mir in den Kopf gegangen. So. Mhm. Ich mache nochmal einen Schwenk, nämlich mit Sicherheit auf psychischer Ebene. Und Kommunikation und so. Fände ich mal die Frage sehr spannend, wie ihr das finden würdet, einfach so bei normalem Sex, also normalem Sex, der jetzt nicht SM-Sex ist, zum Beispiel auch mal mit sowas wie Codewörtern zu arbeiten. Also ich finde ja zum Beispiel, also wenn man irgendwie so nach psychischer Sicherheit geht, dann gibt es irgendwie das Vorbesprechen von irgendwelchen SM-Szenen und dann gibt es irgendwie Wörter, die man benutzen kann, um zu signalisieren, hier, das gefällt mir jetzt nicht mehr oder bitte jetzt was anderes. Also das wäre so für mich so die praktischen Bestandteile von psychischer Sicherheit beim SM-Sex. Weshalb ja ich der Meinung bin, dass viele Leute der Meinung sind, dass SM-Sex halt so eine utopische Form von Sex ist, weil da irgendwie verhandelt wird. Mhm. Ja, klar, finde ich gut. Also ja, also. Mal ganz abgesehen davon, dass ich nicht finde, dass es für allen SM-Sex zutrifft. Aber wenn es denn passiert, dann ist es natürlich super. Oder ich glaube nicht, dass es irgendwie so einem perfekten Sex überhaupt irgendwie nahe kommt, aber. Zumindest passiert da irgendwie was anderes als bei so einem Sex mit Default-Einstellung oder sowas, ne? Naja, man muss ja noch nicht mal irgendwelche Codewörter benutzen, sondern kann ja auch einfach kommunizieren. Hm. Also wenn es jetzt nicht innerhalb von einer Szene ist, von einer SM-Szene, wo jetzt irgendwie... Keine Ahnung. Halt dann eben es nicht darum, also sowas wie Nein oder Aufhören, halt irgendwie sozusagen keine Codewörter sind, sondern eben andere spezielle Wörter, wo eben klar ist, dass die Wörter eben sonst nicht in dieser Szene auftauchen würden, damit klar ist, okay, das ist jetzt ein eindeutiges Signal für irgendwie Aufhören oder Abbrechen oder was verändern. Das sind runtergebrochen, halt einfach auf überhaupt mal kommunizieren darüber und sich überhaupt mal damit auseinanderzusetzen oder offen zu sein oder auch irgendwie diese Idee von, dass nur weil jetzt vielleicht gerade in diesem Moment sich was nicht so gut anfühlt, man trotzdem auch weitermachen kann, wenn man irgendwie was verändert und das irgendwie sich da irgendwie abstimmen kann und dadurch trotzdem nicht was kaputt geht oder irgendwie unromantisch wird oder also so dieser Gedanke von, dass Kommunikation das kaputt macht, irgendwie davon mal wegzukommen, sondern dass Kommunikation einfach ganz viel, viel toller macht oder ganz viel gut macht. Ich weiß nicht, ob dafür dann dringend Codewörter benutzt werden müssen oder nicht. Nein, wahrscheinlich nicht. Hm. Haben wir ausgelabert. Haben wir ausgelabert? Keine Ahnung. Alles, was wir jemals zu Sex wussten, haben wir gebannt. Überlegen wir mal, ob mir noch irgendwas einfällt. Also ich hatte ja am Anfang irgendwie gesagt, das muss ich jetzt, das hattest du zwischendurch auch mal gesagt, ne? Ich wollte ja irgendwie wegkommen von dieser Hetero-Homo-Trennung. Ja. Ich hoffe, das haben wir geschafft. Das ist nicht so genau. Ja, ich habe schon verdammt oft Worte Heterosex, ja. Homosex, schwuler Sex, ja, und lesbischer Sex benutzt. Naja, es wäre ja auch schlimm, wenn man es nicht benutzen würde. Also es wäre ja schlimm, wenn man es irgendwie, wenn es irgendwie unbenannt bliebe, weil es irgendwie dann für jegliche Sexualität, ja eben auch dann für SM irgendwie ja immer allgemein als irgendwelche Bilder gibt und irgendwelche Ideale, angebliche Ideale, die irgendwie rumschwirren. Nein, es sowas. Ist und ja auch okay. Ich glaube, es ist halt, wir wägen es ja nicht gegeneinander auf, wenn wir jetzt nicht irgendwie einen schwuler Sex ist besser als lesbischer Sex, ist besser als Heterosex oder sowas gemacht, sondern irgendwie bei allen ja irgendwie verschiedene Facetten oder so beleuchtet. Ich muss trotzdem noch mal kurz ein queeres Stößchen ausbringen, weil ich nämlich tatsächlich den Verdacht habe, dass, um es jetzt noch mal auf SM zurück zu, noch mal irgendwie was zu SM zu sagen, dass ich gerade was du vorhin meinst mit den Codewörtern und mit dem, dass in SM so geredet wird und so, ich tatsächlich so den Eindruck habe, also jetzt muss ich sagen, jetzt habe ich mich nur gerade kürzlichst auf einer Hetero-SM-Party befunden und die Eindrücke sind noch sehr frisch, dass ich vielleicht aufgrund der Tatsache, dass, das muss ich ein bisschen ausholen, die Hetero-SM-Szene sehr groß ist und sich schon sehr stark mit dem Mainstream vermischt an bestimmten Stellen. Oder da irgendwie ich jetzt nicht so den wirklich, wirklich großen Eindruck habe, dass da irgendwie es sich um eine kleine, abgegrenzte, relativ außerhalb von irgendwie dem Mainstream befindliche Szene handelt oder so, weil es einfach wirklich viele sind und große Partys und wirklich viele Menschen und irgendwie es wirklich riesige Fetisch- und SM-Partys gibt irgendwie und gerade weiß ich das auch so vermischt irgendwie mit dem Fetisch und SM und so und das ist irgendwie, also ich habe den Eindruck, dass es einfach irgendwie wirklich was sehr, sehr Großes und auch sehr, sehr also so, dass es einfach so viele Leute sind, dass es schon wirklich, also ich glaube so kleine oder subkulturelle oder subversive oder na vielleicht nicht subversiv, aber so klein, also eine Szene, die irgendwie sich relativ stark von irgendeiner Art von Mainstream unterscheidet, hört auch vielleicht einfach irgendwann auf, wenn einfach irgendwie sehr, sehr viele Leute sich dem irgendwie in irgendeiner Art und Weise zugehörig fühlen. Ich glaube, das gibt da schon irgendwie eine Vermischung irgendwie von dem, was irgendwie. Ja, versteht ihr, was ich meine? Also ich bin irgendwie so ein bisschen rum, weil ich nämlich eigentlich sagen wollte, dass ich schon finde, dass es dass ein Zeichen dafür, dass das alles schon sehr mainstreamisiert ist, ist, dass einfach das, was ich dort sehe und das, was ich dort wahrnehme, nicht sonderlich vielfältig ist. Und es, wie ich finde, ja, es ist einfach nicht sonderlich vielfältig. Es gibt halt einfach bestimmte Codes, es gibt also bestimmte Zeichen, irgendwie Lack, Leder, Latex, schwarz, schwarze Klamotten, Korsetts, Reitgerte, eine sehr große Fülle an dominanten Herren und devoten Damen. Also so diese Konstellation ist einfach sehr groß. Also es gibt einfach so Sachen, die sind einfach sehr, sehr, sehr, sehr dominant und die sind so dominant, dass die wenigen Ausnahmen einem wirklich auffallen. So. dass ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher bin, ob da in so einem Rahmen tatsächlich so wahnsinnig viel Absprache tatsächlich noch irgendeine Art von Konsens ist, dass da halt viel, wirklich viel abgesprochen wird miteinander. Verstehst du, was ich meine? Also das ist halt so, je größer so eine, also so eine, ich habe gerade so eine Idee davon, ich laber gerade so ein bisschen, ich theoretisiere mal so ein bisschen vor mich hin und überlege, je größer so eine Szene wird und je mainstreamiger so eine Szene wird und je weniger Vielfalt auch in so einer Szene Platz hat, desto weniger wird auch miteinander abgesprochen. Weil man sich aber auch umso mehr darauf verlassen kann, dass das Gegenüber wahrscheinlich was Ähnliches will. Ja, aber dann fällt halt genau so ein Absprechen wieder weg und dann sind wir wieder genau da, wo wir am Anfang waren, nämlich bei normalem Sex. Ja. Also der Job ist klar. Also wer was macht, ist von vornherein klar. So. Ja. Das heißt also zum Beispiel sowas wie, wenn eine Person so und so angezogen ist, alleine schon sowas wie, wenn eine Person so und so angezogen ist, dann bedeutet das das und das innerhalb von so einer SM-Szene. Ja. Und ich glaube, dass auch da, ja, ich glaube tatsächlich, dass irgendwie diese Idee von, eine utopische Idee von irgendwie SM könnte sozusagen so eine, du hast es ja irgendwie auch tatsächlich mit so einem Zukunftsding irgendwie, ich weiß nicht, ob du das jetzt schon während des Podcasts gesagt hast oder schon vorher irgendwie so eine Idee von, dass sozusagen SM, so, dass es so eine Idee davon gibt, dass das irgendwie so die, auch so eine Zukunftsidee ist oder so ein Ideal vielleicht irgendwie oder so, dass das, ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht irgendwie, wenn sich quasi das, ich habe schon das Gefühl, es ist so eine Entwicklung irgendwie, dass es, also dass so, also diese, ne, diese Heteroszene und diese Mainstreamisierung und irgendwie was ist, diese Codes und was da irgendwie benutzt wird und so, dass das sozusagen eigentlich auch wieder einfach nur in so ein, was, in so eine Art gesellschaftlichen Konsenstenor, was auch immer, irgendwie einfließt und damit dann sozusagen auch nicht mehr großartig explizit besprochen und benannt wird. Und damit fällt dann auch schon wieder die Utopie flach. Und ich könnte mir vorstellen, dass dann vielleicht auch einfach so eine Idee von SM ist eine Utopie von abgesprochenem Sex oder dass das sozusagen vielleicht auch, könnte ich mir vorstellen, in so ein paar Jahren einfach gar nicht mehr gilt. Weil SM vielleicht gar nicht mehr verbunden wird mit Absprechen. Ich meinte auch tatsächlich nicht, dass SM eine Utopie ist, sondern so wie SM verhandelt wird. Also das, was man, von wegen, also das, was ich kennengelernt habe von SM, so das Verhandeln und darüber sprechen, was wem jetzt gefällt und was man vielleicht machen möchte und wie das aussehen soll, was passieren soll, wenn es irgendwie nicht mehr so gut ist wie eben noch. Und dieses ganze Verhandeln, dass das Utopische ist. Also, dass das so ein Ideal darstellt oder irgendwas darstellt, wie Sex vielleicht sein könnte oder so. Oder wie Sex vielleicht insgesamt besser funktionieren könnte oder weniger risikoreich wäre. Ja, und ich habe halt irgendwie gerade gedacht, dass es vielleicht sein könnte, dass es einfach in vielleicht gar nicht so absehbarer Zukunft, gar nicht so unabsehbarer Zukunft, vielleicht gar nicht mehr mit SM in Verbindung gebracht werden kann. Weil einfach irgendwie so eine bestimmte Art von SM einfach so stark sich mit irgendeiner Art von Mainstream vermischt, immer mehr. Also wenn ich jetzt zum Beispiel überlege, es gibt ja hier in Hamburg den Verein Schlagwerk, der sich vor wie viele Jahre gegründet hat? Also, 15? naja, 15. Es ist nicht so lange, wenn man mal so genau. Aber SM ist auch noch nicht so alt. Ja, aber das ist halt das Ding. Das meine ich halt irgendwie so. Das ist halt irgendwie, 15 Jahre ist eigentlich, wenn man so die Geschichte der Sexualität betrachtet, jetzt wirklich keine lange Zeit. So, ja. Und ich weiß, dass sie sich gegründet haben mit dem Gedanken von, sie möchten gerne Leuten, die auf SM stehen, oder also erstmal so viel, also eigentlich so Selbsthilfe auch einfach irgendwie. Raus aus der Schmuddelecke, irgendwie auch raus aus so einer grundsätzlichen Professionalität. Also das ist einfach auch nicht unbedingt so eine. Also ich habe schon das so wahrgenommen, dass es einfach, bevor es quasi diesen Verein gab, gab es einfach überhaupt keine Möglichkeit, außerhalb von irgendeiner Art von professionellen, also Sexwork, Sexarbeit. Also im Sinne von bezahltem SM, sich irgendwie zu treffen. Oder dass es einfach irgendwie so, also dass es halt irgendwie einfach keine Möglichkeit gab, irgendwie miteinander in Verbindung zu treten und so. Und das ist einfach alles wahnsinnig geheim und Hinterzimmer und unter der Hand und irgendwie alles so total unöffentlich. Einfach unöffentlichst unöffentlich irgendwie. Ich glaube, der Verein hat sich aus einer Mailing... Genau, aus so einer Mailingliste irgendwie, genau, irgendwie sowas. Aber es ist auf jeden Fall diese Geschichte von dem, okay, es gab nichts. Es gab keine Möglichkeit, sich irgendwo zu treffen und es gab irgendwie keine... So, und wenn ich mir das überlege, das war vor 15 Jahren, das ist nicht lange her, ja. Und wenn ich mir jetzt angucke, wie groß diese Partys sind und wie viele Leute das sind irgendwie, und das ist halt so, es ist eigentlich total explodiert. Also ich, nicht, dass ich jetzt als Großteil dieser Geschichte gewesen bin, aber wenn ich mir überlege, okay, vor 15 Jahren irgendwie, das ist einfach überhaupt nicht lange. Und es hat aber, finde ich, wenn ich mir das so überlege, einfach eine totale Mainstreamisierung stattgefunden dann irgendwie für diese... Also was dieser Verein bei der Gründung irgendwie wollte und deren Herr Ziele irgendwie will ich überhaupt nicht absprechen. Und ich finde auch gut, was sie machen und so. Und sie, also ich finde tatsächlich, sie gehören tatsächlich zu den Guten irgendwie immer noch. Also so, sie machen halt Workshops und sie machen halt tatsächlich, haben halt irgendwie tatsächlich auch so eine Idee von Absprechen und Verschiedenartigkeit und grundsätzlich erstmal nichts voraussetzen und keine Ahnung und so. Diesen ganzen Sachen und es gibt irgendwie innerhalb dieses Dunstkreises irgendwie Menschen, die irgendwie Bücher schreiben und die Geschichten schreiben und die Workshops geben und keine Ahnung was und irgendwelche ja so. Aber sie werden sicherlich auch, irgendwie sind sie auch für mich so ein bisschen so ein Sinnbild davon irgendwie, was man so für eine Idee haben kann, was es bedeutet, raus aus der Schmuddelecke zu kommen und wo es eben hinführt irgendwie, ne? Also und ich finde, es führt einfach, also für mich, in meinen Augen tatsächlich irgendwie, wenn ich mir so, es wird irgendwie mainstreamiger und damit wird es aber auch Konsens und wird irgendwie von Machtzusammenhängen irgendwie einverleibt und einfach nicht mehr hinterfragt. Also, und da lobe ich mir doch, weil jetzt komme ich irgendwie schon irgendwie... Noch ein großes Padabum-Schlusswort irgendwie. Und da finde ich halt irgendwie echt mal wieder, tada, irgendwie die Queer-Szene einfach mal super. Weil es einfach da, also ich habe es innerhalb von der Queer-Szene kennengelernt und ich bin so froh darüber. Also das ist irgendwie tatsächlich irgendwie so klein irgendwie und kleinst und kleinst und kleinst irgendwie ist irgendwie, aber irgendwie, ich glaube, dass eben dieser winzige Teil, dieses kleine irgendwie eben auch dann davor schützt irgendwie, dass einfach so einem, ja, dass einfach so ein gefährlicher Tenor irgendwie da ist. Und dass eben, ja, dass halt einfach irgendwie dass da irgendwie dann doch so eine Subversivität irgendwie ein bisschen eher noch, oder so ein Hinterfragen oder ein Aufbrechen oder auch ein vielleicht auch eine andere Art von Entfaltungsmöglichkeit irgendwie möglich ist. Punkt. Tada! Tada! Genau. Ich weiß ja nicht, wie das in den letzten 15 Jahren irgendwie so, gab es irgendwelche Gesetzesänderungen oder irgendwie ähnliches? Ja, auf jeden Fall. Also es wurde auf jeden Fall aus SM wurde rausgenommen aus dem ICD-10. Also es ist halt keine sexuelle Störung mehr. Sondern nur noch in seiner ausgeprägtesten Form oder sowas. Ich kenne mich damit nicht aus, sorry. Kann auch sein, dass ich jetzt irgendwie was für Falsches gesagt habe. Aber auf jeden Fall wurde es halt, ja, wie heißt denn das? Es ist halt nicht mehr krankhaft. Hm. Nicht mehr, keine psychische Krankheit mehr. Und war es irgendwie, es war halt nur so, weil es würde sich ja auch irgendwie ganz gut erklären, irgendwie im Zusammenhang mit, dass es mehr Räume gibt oder dass es Möglichkeiten gibt, das mehr irgendwie in der Öffentlichkeit auch zu betreiben, sozusagen. Also ich glaube, SM ist auch ganz dick Internet. Ja. Also mit Internet plötzlich Vernetzung möglich und dann auch Partymöglichkeiten oder irgendwie sich zusammenzusetzen. Und es gibt ja auch immer noch die Also es gibt ja immer noch die Hetero-SMler, die das total schade finden, dass das jetzt so läuft. Ja, ja klar. Die sind wahrscheinlich auch echt arm dran. Die fühlen sich wahrscheinlich wie Schwule und Lesben. Wahrscheinlich. Das erinnert mich schon so ein bisschen daran. Also zum Beispiel hier die Bücher von Grimme irgendwie, ja. Das SM-Handbuch oder so. Ja. Da steht ja, soweit ich mich erinnere, steht da ja auch so ein ganz dicker Fragenkatalog drin, zum Beispiel so ja. vor dem SM-Sex, was muss man da alles irgendwie erfragen vom Gegenüber? Wie spricht man das am besten ab, wo so irgendwie die Möglichkeiten sind und was nicht geht? Und das würde wahrscheinlich irgendwie auf so einer Party, wo wir jetzt waren, was halt aber auch eine Mainstream-Party war, ne? Da würden die da wahrscheinlich drüber lachen. Was? So einen typischen Fragenkatalog ausfüllen? Entschuldigung. Ja, ich dachte auch an die Bücher von Matthias. Also zum Beispiel habe ich, glaube ich, es ist noch gar nicht so lange her, dass ich zum Beispiel in den Schlagzeilen, das ist so eine in Hamburg rausgegebene SM-Zeitschrift, und zwar eine nicht kommerzielle, wobei die ist eigentlich inzwischen ist sie schon auch kommerziell, aber sie ist halt irgendwie nicht aus kommerziellen Gründen entstanden, sondern halt so aus der Szene. Da stehen total häufig irgendwie so Leserbriefe drin von irgendwelchen Leuten, die sagen, wo ist sie denn hin, die SM-Szene, und wo sind denn die sogenannten guten alten Zeiten, und irgendwie ist alles so anders geworden. Also ich glaube, das ist schon bei relativ vielen Leuten, die vielleicht irgendwie schon länger dabei sind oder so, auch so ein Ding, dass irgendwie sich die SM-Szene total geändert hat und so total unhinterfragt irgendwie komisch ist. Es gibt riesige Schwulenpartys in riesigen SM-Clubs. Also keine Schwulenpartys, sondern Tanzpartys, Szenepartys irgendwie in riesigen SM-Clubs. Und das ist doch irgendwie totales Zeichen dafür, dass es irgendwie einfach... Ich sage, ja. SM ist im Mainstream angekommen. Das müsste einfach auch wieder mit einer Lifestyleisierung zu tun. Ja, das ist ja auch total. Ja, also auch so SM als Mode ist ja auch total Mainstream geworden. Wie gesagt, Korsetts gibt es bei H&M. Also. Oder hier dieser ganze Halsband, Schnickschnack, das ist ja eigentlich auch alles so SM-Kram. Und Punk. Und Punk, ja. Also ich weiß noch, als es so über die Grufti-Szene so Diskussionen gab von wegen, da tragen jetzt Leute Halsbänder in der Grufti-Szene und zu denen könnte man jetzt hingehen und die ärgern und mit denen irgendwelche SM-Spielchen machen, und das sind aber gar keine SMler. Also wo irgendwie so eine Idee war, wenn jemand ein Halsband trägt, dann ist das gefälligst ein SMler. Und da gibt es jetzt plötzlich irgendwelche Leute, die tragen Halsbänder und sind überhaupt keine SMler. Und das ist ja schon irgendwie, eine etwas armselige Erziehung, wenn ich jetzt losgehen würde und allen Leuten, die Halsbänder haben, sagen würde, du bist SMler, ich weiß, was los ist. Das ist irgendwie völlig gar nicht. Ja. Haben wir es gut. Ist noch ein Käsebällchen. Ja, es ist immer so blöd, wenn man dann irgendwie, aber wir haben auch schon ordentlich über die Queerszene geschimpft, ne? Also wir müssen jetzt irgendwie, aber ich muss tatsächlich sagen, dass ich das wirklich sehr gut finde, dass es irgendwie noch Räume gibt, in denen es... Queerszene? Ja, Moment. Dass ich, nicht mich unterbrechen, Schatz. Entschuldigung. Du hast drei Schläge mit dem Stöckchen. Du hast mir versprochen, dass du mich nicht unterbrichst. Das habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Also nee, dass ich es tatsächlich irgendwie gut finde, dass es einfach irgendwie auch noch was anderes gibt. Und da, also ich finde es tatsächlich ganz egoistisch für mich gut, dass ich das kennengelernt habe und kenne und irgendwie da irgendwie weiß, es geht anders. Und dass ich irgendwie tatsächlich glücklicherweise nicht erst über den Mainstream gestolpert bin, sondern über irgendwie eine andere Idee von, was es bedeutet. Was SM oder dieses Kontinuum irgendwie bedeutet. Oder bedeuten kann oder so. Oder einfach ein anderer Tenor, der mir einfach mehr entspricht. So. Ja, und dann halt irgendwie die Freundin von uns aus Barcelona, die meinte halt in Barcelona, dass die Queer-SM-Szene genau den gleichen Scheiß macht und halt irgendwie völlig unhinterfragt ist und immer nur auf Drogen ist, und dass das natürlich irgendwie auch vielleicht jetzt nicht so einem SM-Gedanken von Sicherheit oder so entspricht. Keine Ahnung. Ja. Also es hat nicht unbedingt also die was gute mit deutsche Quizin. Hui. Das ist jetzt, glaube ich, aber ein gewagtes Terrain. Das war ein Scherz. Ich glaube, da gibt es auch noch andere. Nein, aber wo es halt irgendwie, wo es nicht unbedingt heißt, dass jetzt queer gleich irgendwie sicherer SM oder ja, reflektierter SM bedeutet. Ja. Ich weiß, was du sagen wolltest, Jucke. Was denn? Dass du mich unterbrechen wolltest. Ja, also genau das wollte ich sagen. Ach, das wolltest du sagen? Ja, das wollte ich sagen. So. Was dachtest du denn, was ich sagen wollte? Ich dachte, du willst auf die Rubrik, die wir einführen wollten, hinweisen. Ach. Sollen wir schon mal so einen Cliffhanger machen? Oder? Einen Cliffhanger fürs nächste Mal, oder? Das nächste Mal führen wir eine neue Rubrik ein, oder? Nein, nicht mehr führen wir eine neue Rubrik ein. Nein, wir können es auch nicht einführen. Jetzt einführen? Ja, das müssen wir, aber müssen wir jetzt was ausdenken, ne? Wir können sie auch einführen und trotzdem unbenutzt lassen. Schmutzig. Ja, ich dachte, ich auch gerade. Was? Soll ich mich jetzt selber ankündigen? Oder? Ja, mach mal. Da, da, da, da. Marlene erklärt, queer ist die Hetero-Welt. War das so rum? Ja. Ja. Wir sind schon mehrmals über Fragen gestolpert. Oder Situationen in Zusammenhängen mit. Das ist allerdings auch schon wieder ein bisschen, das ist natürlich auch wieder ganz schrecklich verkürzend und bösartig. Ja, wirklich. Ja, wirklich. Wir schämen uns. Du. Und sagen ich schäme mich und sage es trotzdem. Aha. Da gibt es Menschen, die sind nicht zufällig auch heterosexuell und verhalten sich nach einer bestimmten Art und Weise, die sich uns nicht erschließt. Zum Glück haben wir Marlene, die uns das erklärt. Marlene ist voll der Checker. Mhm. Checkerin, bitte. Okay. Vor die Checkerin. Vor die Check-in. Check-in? In ein Check-in. Genau. Jawohl. Mal gehen. Wir haben eine Frage an dich. Ja. Ja, was habt ihr denn für eine Frage? Ja, also was uns schon lange interessiert. Oder was ich mich gefragt habe. Das ist jetzt so ein völlig anderes Thema. Es gibt ja so SM-Partys. Voll anderes Thema. Da gibt es einen erhöhten Eintritt für Solo-Herren. Also es handelt sich um heterosexuelle SM-Partys, vermute ich mal. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ja. Also Damen zahlen keinen Eintritt, Paare zahlen gleichen Eintritt, Solo-Herren zahlen mindestens doppelten Eintritt. Nein, keine Ahnung, wie viel sie zahlen. Auf jeden Fall zahlen sie mehr. Problem. Problem? Auch Problem. Was macht man, wenn man als Solo-Herr? Ja, als Solo-Herr in als Transe oder in Drag. Als Solo-Transe. Transe, Butch, Drag, wie auch immer. Dann irgendwie alleine auf diese Party geht. Und woher kommt das? Weil vielleicht irgendwie aus unglücklichen Gründen man sich auf der Party dummerweise verabredet hatte und auch nicht miteinander kommunizieren kann. Das jetzt vielleicht irgendwie noch. Vielleicht hat man sich wiederum auch mit einer männlichen Person auf dieser Party verabredet zum gemeinsam schmutzig sein. Wie auch immer. Warum ist das denn so? Also verstehe das. Warum ist das so oder was macht man dann? Erstmal ich befrage nur eine Antwort. Ach, das ist so queer. Der Prosecco wirkt. Also. Ding, ding, ding, ding. Es gibt ja auf Hetero-SM-Partys das Phänomen des Schleichers. Aha. Ja. ein Schleicher. Moment mal ganz sich, kurz. Ja? Habt ihr den einen Schleicher genannt? Ich habe den so genannt. Du hast den Schleicher genannt? Ich hab die Schleicher genannt. Das ist ein super Wort. Ja. Ich habe die so getauft, weil es gibt auf so Hetero- SM-Partys, zumindest sind sie mir da besonders aufgefallen, so Figuren, die sind zu 99,9% männlich und da wir uns auf Hetero-SM-Partys bewegen, die ja, wie ich ja gerade lang und breit ausgeführt habe, wie ich finde, sehr mainstreamig sind, es kommt, lasse ich mal die Party drauf an. Das ist meine Antwort, Schatz. Meine Antwort. lasse ich mal jegliche Geschlechterhinterfragung beiseite und rede hier nur von Männern und Frauen. Wow. Also es gibt das Phänomen des Schleichers. Der Schleicher zeichnet sich dadurch aus, dass er zu 99,9% ein Mann ist. Schwarz trägt. Eine meistens naturdominante Ausstrahlung hat. Hm. Müssen wir jetzt naturdominant erklären? Nein, das erklärt sich von selbst. Durch die Gegend läuft, alleine durch die Gegend läuft, offensichtlich ohne Begleitung ist, alleine durch die Gegend läuft und so rumschleicht. Also schleicht halt so rum und guckt. So, und davon gibt es wirklich viele. Also, wenn man so Partykultur irgendwie so kennt, dann gibt es irgendwie, naja, was gibt es auf so einer Party? Es gibt irgendwie Menschen, es gibt eine Bar, es gibt eine Tanzfläche oder es gibt irgendwie einen Aufenthaltsbereich und vielleicht eine Tanzfläche und es gibt vielleicht auch, also gehen wir jetzt mal einfach Party, das Phänomen Party. Menschen kommen meistens in Gruppen oder treffen sich in Gruppen oder sind irgendwie da irgendwie zusammen unterwegs. Und es ist tatsächlich ein großes Phänomen, dass irgendwie sich auf solchen Partys häufig Leute alleine rumschleichen, die so 99,9% männlich, schwarz gekleidet und naturdominant sind. Wobei das mit der Naturdominant stimmt auch nicht unbedingt. Also es ist tatsächlich so, dass sie noch nicht mal irgendwie wahnsinnig dominante Ausstrahlung haben. Aber sie sind auf jeden Fall männlich und sie sind allein. Und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was ich habe noch nie so einen Menschen gefragt, was die eigentlich da machen irgendwie so. Also ich finde das schon ich finde es tatsächlich persönlich sehr faszinierend irgendwie, dass es offensichtlich irgendwie eine Kultur gibt, in der einfach mit so einer grundsätzlichen Partyregel gebrochen wird. Nämlich, dass man sich irgendwie gefälligst irgendwie zu mehr da zu bewegen hat oder irgendwie lonesome irgendwie cool an der Bar rumhängen kann, aber doch bitte nicht durch die Gegend schleicht und irgendwie alle Leute anguckt. Und ich glaube, dass die auch durchaus auch, weil ja irgendwie schon das auch so zu einem guten Partyton gehört, dass die Leute zu mehr da sind und irgendwie nicht alleine durch die Gegend schleichen, dass für dieses Phänomen der Schleicher ein erhöhter Partyeintritt irgendwie gemacht wurde, weil nämlich die ganze Party sonst voll wäre von Schleichern. Und sie hätten überhaupt nichts zum Gucken. Auch mal schön. Jetzt mal Spaß beiseite. Also es ist tatsächlich so, dass ich, ich glaube halt, es liegt halt daran, dass einfach, es ist einfach eine scheißen, dreck, patriarchal, sexistische Idee. Nämlich, dass irgendwie in einer Situation, in der oder in einer Umgebung, in der Sexualität eine Rolle spielt, mit unterschiedlichen Dingen bezahlt wird. Nämlich entweder mit Geld oder mit Körpern. Und die Frauen zahlen mit Körpern und die Männer zahlen mit Geld. Und die Frauen tragen ihren Eintritt da rein und haben dann sozusagen aufgrund der Tatsache, dass sie anwesend sind, ihren Eintritt bezahlt und bezahlen mit der Tatsache, dass sie dort sind und dass sie vielleicht dann, ja, das ist irgendwie schon so eine Objektivierungsidee, ne? Dass halt irgendwie sie Objekte sind oder irgendwie hübsch sind oder so ein Schönheitsding irgendwie da ist oder so oder halt irgendwie, ja, dass sie halt Objekte sind, die halt irgendwie zum Angucken da sind oder vielleicht auch nicht nur zum Angucken, sondern auch zum Anfassen. Und ich glaube, in den meisten Fällen ist es einfach eher Angucken als Anfassen. Irgendwie. Und dass die Körper von Männern offensichtlich nicht ausreichen, um angeguckt zu werden oder dass es halt quasi so eine Idee gibt von, dass halt irgendwie da dass das halt einfach nicht die Objekte sind, die hier betrachtet werden, sondern dass die Personen sind, die betrachten. Und da man fürs Betrachten, da das Betrachten irgendwie eine aktive Handlung ist und keine passive Handlung, also die man dort ausführen darf, gibt es halt dann eben Geld, das man dort irgendwie dann eben dafür lassen muss, dass man das halt machen darf. Kapitalismus. Mhm. Also kann ich als Frau... Entschuldigung. Das mit meiner Rubrik, das müssen wir, glaube ich, nochmal besprechen. Ich war noch gar nicht fertig. Nein, also ich finde, also ja gut, okay. Und wenn dann halt irgendwie solche Partyregelungen sind ja dann auch tatsächlich so, dass natürlich nur von heterosexuellen Paaren ausgegangen wird, für die dann ja auch der gleiche Eintrittspreis wie für alleinstehende Damen. Manchmal zahlen alleinstehende Damen auch noch weniger bis gar nichts. Weil sie dann ja quasi noch nicht mal irgendwie besetzt sind von irgendwelchen mitgebrachten Herren. Also eigentlich ist es so, dass quasi man davon ausgehen kann, dass quasi eine Dame einfach einen Herrn kostenlos mit reinbringt darf. Oder dass quasi der Herr mit der Dame bezahlt. Vielleicht eher so rum. Dass quasi der Herr quasi mit der mitgebrachten Dame bezahlt. Also die Damen bezahlen ja mit sich selber und die Herren bezahlen das Geld. Also bezahlt quasi entweder die Dame für sich selber oder der Herr bezahlt mit der mitgebrachten Dame. Was dann auch erklären würde, warum Damen, wenn sie alleine kommen, manchmal sogar noch weniger bezahlen als heterosexuelle Paare. Also zwei Damen, also ein Lesbenpaar, dürfte eigentlich sogar Geld zurückkriegen. Eigentlich müssen die Geld, genau. Und das Lustige ist halt, dass ich tatsächlich auch schon mir relativ früh darüber Gedanken gemacht habe, irgendwie, dass das ja wirklich auch wirklich nur in so winzigem Rahmen irgendwie überhaupt, also in so einer winzigen Konstellation überhaupt irgendwie möglich ist, dieses aufrechtzuerhalten, weil spätestens wenn eben zwei Frauen irgendwie gleichzeitig ankommen, wird es halt irgendwie absurd. Oder eben, wenn zum Beispiel ein schwules Paar ankommt, irgendwie, das ist dann irgendwie, obwohl sie ja wahrscheinlich irgendwie diese Logik irgendwie, dass sie da irgendwie Frauen gucken wollen, also ne, so, dass das ja gar nicht mehr funktioniert. Und dass ich glaube eben tatsächlich, wenn dann irgendwie, keine Ahnung, also wenn jetzt zum Beispiel ein Drag King oder eine Butch oder eine Transe irgendwie reinkommen würde, dann würde aber irgendwie das irgendwie ganz schnell auf irgendeine geburtsgeschlechtliche Weiblichkeit zurückgeführt werden und das würde also würde einfach rausfallen. Möglicherweise, wenn es eine Party gibt, bei der steht, dass Frauen umsonst reinkommen, Solo-Herren doppelten Eintritt zahlen und Paare mittleren Eintritt, würde der Drag King, die Butch oder die Transe auch gar nicht auf die Idee kommen, auf die Party zu gehen. Möglicherweise. Ja. Möglicherweise. Aber ansonsten umsonst rein und sich dann ja. Und dann glotzen, was das Zeug hält. Genau. Schleichen. Hemmungslos schleichen. Wow. Also wenn ich mal nichts vorhabe. Ja, ich finde das wirklich eine tatsächlich eine sehr gruselige und extrem unangenehme Politik, weil das einfach schon von vornherein, auch wenn damit eigentlich versucht wird, was auszuhebeln, nämlich dass eben nicht irgendwie wahnsinnig viele geile Typen, die einfach irgendwie da hinkommen und irgendwie glotzen wollen, irgendwie da sind, um halt irgendwie erhöhten abzuschrecken. Auch so ein bisschen, es gibt ja schon so eine Idee davon, dass es auch so ein bisschen Abschreckungsmaßnahme ist, finde ich, untermauert ist einfach so krass irgendwie, so was geht nicht, wer darf nicht irgendwie, dass es ja tatsächlich auch so ist, dass dann eben die, die da sind und den Eintritt bezahlt haben, ja auch das Gefühl haben, dass sie ja jetzt so viel bezahlt haben, dass sie dafür gefälligst jetzt auch was irgendwie geboten kriegen wollen. So. Und sich dann eben da noch mehr die Axt im Weide benehmen oder da irgendwie noch mehr irgendwie so eine Idee davor, so eine Selbstverständlichkeit irgendwie an den Tag legen. Und das passiert ja tatsächlich. Also ich habe durchaus schon Geschichten gehört, in denen genau das Argument angebracht wurde von Leuten, die auf so einer Party waren, von Typen, die auf so einer Party waren, dass sie ja hier irgendwie ordentlich Eintritt bezahlt haben und dass sie deswegen auch überall gucken dürfen und alles irgendwie quasi, dass sie da irgendwie ein größeres Recht auf Zugriff haben als andere. Wir hatten fest, eine Playparty ist kein Kino. Sollte nicht sein. Sollte nicht sein, nein. Habe ich eure Frage zur Zufriedenheit beantwortet? Liebe Marlene, ja. Danke. Ich bedanke mich. Genau. Tja. Dann? Wahrscheinlich sollten wir einfach auch mal zum Schluss kommen. Wir haben zwei Stunden gelabert. Oh Gott, wir werden immer länger. Echt? Ja, letztes Mal waren wir länger. Nee, wir waren noch unter zwei Stunden. Wir haben die 2-Stunden-Marke übersprungen. Wir haben jetzt auch schon Samstag. Es ist Nacht um eins. Aber auch diesmal werden wir natürlich nicht euch ohne ein Schlafliedchen verlassen. Das Lied geht an unseren Homie Anne-Kathrin. Genau. Viele Grüße. Ja, hallo. Hallo Anne-Kathrin. Kusche. Kann ich noch grüßen? Wir grüßen alle Anne-Kathrin. Ja, es ist wieder ein Mashup geworden, weil wir eigentlich ein anderes Lied mal angedacht hatten für diese Sendung, für diesen Podcast. Aber der Song jetzt einfach viel besser passt und wir für das andere noch eine Genehmigung des Künstlers brauchen. Deswegen vielleicht das nächste Mal. Hoffentlich. Es ist ein Mashup von Simon Idle. Mal wieder. Das andere war Copycat, ne? Das letzte Mal war Copycat. Ja, Simon Idle ist auch ein großer in der Mashup-Szene, habe ich so den Eindruck. Mhm. Er macht aber auch wirklich gute Mashups. Ja, ich esse nicht so ein Käsewölchen. Und das gute Stück heißt I was made for loving. Ja, jetzt geht's los. Aber I was made for loving your titties, würde ich sagen. Ja, ich glaube, es ist I was made for. Moment, aber das können wir jetzt. Wenn wir jetzt hier live. Live, genau. Im Computer suchen. Wenn wir jetzt. Ich mach das mal kurz, ich versuche das mal eben. Wir müssen noch ein bisschen reden, aber was sollen wir denn sagen? Ja, wenn ich jetzt hier nebenbei am Computer irgendwas mache, müsst ihr schon. Wir sind fasziniert und hocherfreut über die Schmierigkeit, auch die in diesem Song rüberkommt. Genau. Also bitte. Es ist sozusagen auch ein Schleichersong. Ja, so ein bisschen. Also so halb. Es ist halb ein Schleichersong. Halb, würde ich auch sagen. Halb. Also es ist ambivalent. Hat Schleicher hat gewonnen. I was made to love your titties. Genau, okay. Es ist ein Mashup zwischen I was made for loving you, baby? I was made for loving you von Kiss und Titties von The Trucks. The Trucks, genau. Eine All-Girl-Band, wie wir dann heute nochmal schnell nachgelesen haben. Super Song, finde ich total super. Ja. Gefällt mir total gut. Ist total schwierig. Total schwierig und wir bewegen uns mal wieder am Rande der Legalität, weil weder der eine noch der andere Song sind frei, aber das Mashup ist frei downloadbar und deswegen hoffen wir mal, das wird schon irgendwie gut gehen. Habt viel Spaß beim Hören. Genau, viel Spaß beim Hören und wir hören uns im Februar, würde ich sagen. Habt einen schönen Januar. Genau. Und bis demnächst. Genau, bis bald. Tschüss. Tschüss. Tschüss. I was made for loving you. job, you know?